Lass die Herrlichkeit wirklich landen in deinem Leben gerade jetzt. Also die Herrlichkeit Gottes landet, wenn du zur Ruhe kommst von deiner eigenen Seele, von deinen eigenen Gedanken. Dann kann die Herrlichkeit so richtig landen. Also mach dich bereit, ja, wirklich mit Aufmerksamkeit und gleichzeitig lass einfach die letzten Gedanken, die gerade jetzt noch sich so reindrängen in deinen Kopf, lass sie einfach ziehen. Weil die Herrlichkeit lagert sich auf der Freiheit von dir selber. Freiheit von deinen Gedanken, Freiheit von deinen Gefühlen, Freiheit von den Ablenkungen, von irgendwas um dich herum. Halleluja, die Herrlichkeit Gottes will sich lagern. Lasst euch jetzt nicht ablenken. Wir sind noch nicht ganz da, wo der Herr uns haben will. Deswegen, weißt du, lass dich jetzt nicht ablenken. Lass dich jetzt nicht ablenken. Die Herrlichkeit Gottes will stärker sich auf deinem Leben lagern. Sie will stärker in dein Leben kommen. Halleluja. Halleluja. Weißt du, das heißt in Hebräer 4, Vers 9 heißt es also, bleibt noch eine Sabbatruhe übrig für das Volk Gottes. Also da ist eine Ruhe für deine Seele, da ist eine Ruhe für deinen Verstand. Also das ist nicht unbedingt eine physische Ruhe, dass du nicht mehr singst oder so, aber es ist eine Ruhe für deinen Verstand, es ist eine Ruhe für deine Seele, es ist eine Ruhe für all die Stimmen. Wir sagen jetzt, auch Vater, in dem Namen Jesus, überall hier in diesem Raum, wo Seelen sind, in denen noch Stürme toben, da sagen wir jetzt, schweig und verstumme, Sturm. Halleluja. Wir sagen, lass los diese Seelen, dass sie eingehen können in diesen Raum der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und jetzt richte ich nochmal ganz aus auf ihn und lass es uns nochmal singen. Glory, glory to the Lamb. Wir danken dir, Herr, für den Raum deiner Herrlichkeit, den du für uns aufgemacht hast. Durch das Blut Jesu Christi, Herr. Wir haben freien Zutritt, Herr. Freien Zutritt in das Allerheiligste. Freien Zutritt. Freien Zutritt in diesen Raum, in dem sich nichts halten kann, was nicht mit deiner Schöpfungsordnung und mit deinem Reich übereinstimmt, Herr. Danke, Vater. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich. Oh. Hör auf die Geige. Thank you. Spirit right now. Lass uns einfach im Geist singen. Have to flee. Und die Dämonen müssen. lassen weichen. Pain has to go. Und der Schmerz, er muss gehen. Every disease goes now in Jesus' name. Und jede Krankheit weicht jetzt im Namen Jesus. Hallelujah. Defeated. Krankheit ist besiegt. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Jehovah Rapha is here. Jehovah Rapha ist hier. Healing every disease. Er heilt jede Krankheit. Healing every sickness. Er heilt jede Krankheit. And there's a joy of the floodgates have opened with lots of joy for everyone to und die drink. Tore des Himmels haben geöffnet. Drinks of joy. Trinkt von seiner Freude. Drinks of joy. Trinkt von seiner Freude. Joy, joy, joy. Seine Freude. Joy, joy, joy. Meine Freude, Freude. A new baptism of joy. Eine Taufe der Freude. In the glory. In der Herrlichkeit. In His presence there is fullness of joy. Und in seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Hallelujah. Hallelujah. Just drink it like this. I'll show trink you how we drink joy. Zeig euch, wie das geht. I know about you, but I have a big barrel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein riesiges Glas. Just drink it up. Einfach trinken. Danke, Jesus. He turned your mourning into joy. Er verwandelt Trauer in Freude. He's turning your sorrow into joy. Unsere Traurigkeit verwandelt er in Freude. Unspeakable joy. Unaussprechliche Freude. I have so much joy. Er hat so viel Freude. I can't contain it. Ich kann es fast nicht aushalten. You can't hold it back. Ich kann es nicht zurückhalten. The more you hold it back, the more it explodes. Und je mehr du es zurückhalten willst, umso stärker wird es explodieren. Just release the joy. Release the joy. Lass es einfach freigesetzt werden. Lass die Freude kommen. Release the joy. Lass die Freude kommen. Lass die Freude kommen. We should be the most joyful people in the world. Wir sollten die fröhlichsten Menschen der Welt sein. Hallelujah. Hallelujah. Because our joy is not based on our circumstances. Denn unsere Freude ist nicht abhängig von unseren Umständen. It's not because you won the lottery. Es ist nicht, weil du in der Lotterie gewonnen hast. It's because we belong to Jesus Christ. Aber es ist, weil wir Jesus Christus gehören. I'm full of joy because I get to call God my Father. Und ich bin voller Freude, weil ich Gott meinen Vater nennen kann. Oh, the joy of my salvation. Er ist die Freude meiner Rettung. Thank you, Lord, I get to be in your presence. Danke, Gott, dass wir in deiner Gegenwart sein können. I get to experience true joy. Ich kann jetzt wahre Freude erleben. True peace. Wahren Frieden. True life. Wahres Leben. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. While you're having joy, und während ihr in der Freude badet, God is healing people right now. Heilt Gott Menschen gerade. There's someone here with heart palpitations or irregular heartbeat. Hier ist jemand mit Herzfrequenzstörungen. God is healing that heart. right now. God heilt jetzt dieses Herz sofort. Yes. If that's you, just grab it, receive it in Jesus' name. Empfang es einfach in Jesu yes. Namen. Thank you, Jesus. Thank brand Jesus. New heart. Ganz neues Herz. In the name of Jesus. Im Namen in the Jesus. Name of Jesus. Im Namen Jesus. Thank you, Lord God. Danke, Herr. Hip problems, pain in the hips. Hüftschmerzen, Schmerzen in den Hüften. Like you have shooting pain in your hips. Du hast einschießende Schmerzen in den Hüften. God is healing it right now. Just receive it. Gott heilt dich gerade. Empfang yes, es einfach. Just receive it. Empfang es Thank einfach. You, Jesus. Danke, Jesus. Every pain leaves the hips now. Jeder Schmerz verlässt jetzt die Hüften. Every stiffness and tightness goes in Jesus' name. Jede Verspannung, jede Steifheit weicht jetzt in Jesu Namen. Back problems are getting healed right now. Rückenschmerzen, Probleme werden jetzt geheilt. Something with the C4, like the lumbar area. God is healing that back, the spine. Und der Herr heilt Wirbelsäulen im Bereich des Lendenwirbels. And lower back, degenerative, is like you have a degenerative disc or something. Degenerative yes, receive it now in Jesus' name. In der unteren Wirbelsäule werden jetzt geheilt. In Jesu Thank Namen you, Jesus. That you just receive it. Empfang es einfach. Brand new back in the name of Jesus. Nagelneuen Rücken in Jesu Namen. Brand new back. Nagelneuen Rücken in Jesu Namen. In heaven there's a room with body parts. Im Himmel gibt es einen Raum mit Körperteilen. That has your name on it. Und da steht dein Name drauf. But it's collecting dust. Aber da ist Staub drauf. Because you're not grabbing it from heaven. Weil du es dir nicht aus dem Himmel abholst. If you need a new body part, say I receive it now in Jesus' name. Und wenn du ein neues Körperteil brauchst, dann sage einfach, ich fange es jetzt in Jesu Namen. Yes. Yes. Because in heaven they don't need it there, but we do down here. Denn im Himmel brauchen sie es nicht, wir brauchen es hier unten. Forget fixing the old body part, just get a brand new one. Denk nicht mehr drüber nach, wie man das alte wieder heilen kann. Yes. Hol dir ein neues ab. Brand new back. Ganz nagelneue Brand new bladder. Ganz nagelneue Brand Blasen. New colon. Neue Brand neue new Gesundheit. Liver. Neue Leber. Brand new heart. Neues Herz. Brand new hips. Nagelneue Hüften. So you can shake your old baby now. Shake da it, kannst shake du jetzt it. Richtig twisten. If you need healing in body part, I want you to move it. Und wenn du Heilung brauchst in einem Körperteil, möchte ich, dass du es jetzt bewegst. Deswegen weißt du, dass du es hast. As the song goes, you've got to move it, move it. You've got to move it. You've got to move it, move it. Du musst es bewegen, bewegen, bewegen. Mach mal etwas, was du nicht konntest. Beweg deine Hüften. Shoulders are getting healed right now. Schultern werden jetzt geheilt. Tightness of the shoulders, yes. Verspannungen, Enge der Schultern. Full mobility in the name of Jesus. Volle Mobilität im Namen Jesus. Tightness in the neck. There's tightness in the neck. You have like a pinching nerve on the neck when you move. God is healing it right now. Now, in Jesus' name. Sie werden jetzt geheilt. Thank you, Jesus. Bewege deinen Nacken. Danke, Jesus. And respiratory problems, whether it's asthma, sinuses, allergies. Atemprobleme, ob das jetzt Asthma ist oder Nebenhöhlengeschichten, Allergien. God is healing it right now. Gott heilt das jetzt. Congestion, coughing, Verdauungsstörungen, Husten, Influenza. Thank you, Jesus. Danke, no Jesus. More, no more, no more. Es sei no more sickness in Jesus' name. Keine Krankheit mehr in Jesu Namen. And digestive problems. Verdauungsprobleme. You have digestive issues. Hast du Probleme mit der Verdauung? God is healing you right now. Gott Receive heilt it right jetzt. Now. Empfang es jetzt. Thank you, Jesus. Just touch the part of your body that needs healing. Berühre einfach den Teil des Körpers, Thank das you, jetzt Heilung braucht. Danke, Shake Herr. Yes. Eyes are getting healed. Eyes Augen are getting healed. When your eyes get healed, you can sing the song. I can see clearly now. The rain is gone. Also, wenn deine Augen geheilt werden sind, ich kann klar sehen, der Regen ist vorbei. I'm full of songs, man. I have a whole playlist. Ihr Lieben, ich bin voller Lieder. Ich habe die ganze Playlist bei mir. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. No more cataracts. Danke, Jesus. Kein No more blurry vision. Keine schwierige No more Sicht. Spots. Keine Punkte. Blinde mehr beim Sehen. Thank you. Complete healing of the eyes right now. Vollständige Heilung der Augen jetzt. Thank in Jesu you, Lord Namen. God. Danke, Herr. You'll be able to see even the small print. Sogar das Kleingedruckte wirst du ab heute Amen. Lesen können. Thank you, Amen. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Jesus. Danke, Herr. Hearing problems, ringing in the tinnitus, ringing in the ears. Tinnitus, Gehörprobleme. Or eardrums, partial deafness. Teilweise Taubheit. Be healed now in the name of Jesus. Sei jetzt geheilt in Jesu Namen. I command your ears to open up in Jesus' name. Und ich befehle ihr Ohren, seid geöffnet in Jesu Namen. New eardrums in Jesus' name. Neue Trommelfell in Jesu Namen. I command the ringing to stop now in the name of Jesus. Und ich befehle, dass der Tinnitus jetzt aufhört in Jesu Namen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Da da da da da da da da da da da da. Shoko da da da da da da da da. Bashake da da da da da da. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Now, some of you here having nightmares. You have night terrors. Manche von euch hier haben Albträume, so richtige schlimme Albträume. Like it really like troubles you sometimes to the point you're afraid to go to sleep. Und es betrifft dich und bekümmert dich so sehr, dass du manchmal Angst hast einzuschlafen. Anyone with night terrors, nightmares. Wer kennt das, diese Albträume, die ganz schlimmen Albträume? Thank you, Jesus. Danke, Jesus. We stop it now. We rebuke it in the name of Jesus. Und wir sprechen jetzt dagegen. Every night terror goes in Jesus' name. Jede Nacht Terror geht jetzt. Thank you, Lord God, that you give your beloved sweet sleep. Danke, Herr, dass du deinen Geliebten einen süßen Schlaf schenkst. Thank you, Jesus, for Danke, sweet Jesus. Sleep. Peace in her sleep right now in Jesus' name. Für diesen name. Lieblichen Schlaf, Frieden im Schlaf in Jesu Namen. We bind and rebuke every spirit of witchcraft. Wir binden und widersetzen uns jedem Geist der Hexerei. We rebuke you in Jesus' name. Wir widersetzen uns dir in Jesu Namen. Wir weisen dich zurecht. And right now I release the Holy Spirit. Und jetzt lasse ich den Heiligen Geist, dass er freigesetzt ist. Peace in the night. Dass der Friede in der Nacht kommt. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Okay, now keep checking. Prüft euch immer noch. Schaut nach. Hallelujah. Thank Jesus. You, Lord. Keep doing something you couldn't do before. Versucht einfach immer wieder das zu tun, was ihr vorher nicht konntet. I mean, within reason. No one's gonna do a cartwheel if you've never done that before. Also bitte mit gesundem Menschenverstand. Du musst jetzt keinen Rad schlagen, wenn du das noch nie gemacht hast. Or a backflip. Oder dass ein Rückwärtssalto machst. Brauchst du auch nicht machen. But hey, if you want to try, you know. Also wenn du es probieren willst. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. In the glory, there's no sickness. In der Herrlichkeit gibt es keine Krankheit. In the glory, there are no demons. In der Herrlichkeit gibt es keine Dämonen. And how many know the glory is here right now? Und wer von euch merkt, dass die Herrlichkeit jetzt hier ist? When the glory is here, denn wenn die Herrlichkeit hier ist, demons want to flee. Fliehen die Dämonen. They're the ones in a hurry to get out of here. Die haben's richtig eilig, das weiter zu suchen. When the glory is here, und wenn die Herrlichkeit hier ist, it saturates your being even up to the molecular level. Tränkt es dein Sein und dein Wesen bis in die Molekularstruktur. That's how much glory I want. So viel Herrlichkeit möchte ich haben. I don't want a surface level of glory where you just feel goosebumps. Ich möchte nicht nur diese oberflächliche Herrlichkeit haben, wo man so eine Gänsehaut bekommt. You don't want just goosebumps. Also nicht nur die Gänsehaut. That's just a starter, you know. Das ist sozusagen der Eintrittslevel. But we want him to go deeper. Also wir wollen, dass er tiefer mit uns geht. So much glory, so viel Herrlichkeit, that all your demons from your bloodline want to get out of here. Dass alle die Dämonen bis in deine Blutlinie hinein fliehen wollen. Four generations back. Bis in die vierte Generation. Generationslinien werden jetzt freigesetzt in Jesu Namen. Every iniquitous bloodline be broken now in the name of Jesus. Jede sündhafte Blutlinie sei jetzt zerbrochen in Jesu Namen. Every curse, every hex, every spell in the bloodline be broken. broken off of you now in Jesus' name. Jeder Fluch, jeder Hexenspruch, jeder Zauberspruch sei zerbrochen über der Blutlinie in Jesu Namen. Every trauma from your bloodline breaks now in the name of Jesus. Jedes Trauma in der Generationslinie sei jetzt zerbrochen in Jesu Namen. Trauma in the bloodline, I command it to be broken in their body, in their soul and spirit now in Jesus' name. Und Trauma in der Blutlinie, ich befehle dir, dass du jetzt zerbrochen bist in der Seele, im Geist, jetzt in Jesu Namen. And we apply the blood of Jesus. Und wir nehmen das Blut Jesu over their bloodline und legen es über die Blutlinie. Up to 10 generations back. Bis hin 10 Generationen zurück. And even generations forward. Und sogar bis in die nächsten drei Generationen in der Zukunft hinein. How many know we don't want it just backwards, we can also apply it forwards. Wir können es nicht, müssen nicht nur rückwärts denken, sondern auch vorwärts es anwenden. Your children, grandchildren, great-grandchildren. Deine Kinder, deine Enkel, deine Urenkel. Amen. Thank Amen. You, Jesus. Danke, Jesus. Let it be broken, forwards and backwards. In die Vergangenheit, in die Zukunft, sei es jetzt zerbrochen. Every generational sickness being broken down now. Jede generationsbedingte Krankheit sei jetzt zerbrochen. Vergangenheit und Zukunft. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Every Jesus. Addictions are breaking off now. Addictions are being breaking off now. They're breaking Süchte off now. Süchte werden jetzt abgebrochen in Jesu Namen. Sie zerbrechen jetzt in Jesu Namen. Thank you, Jesus. This is the year of your deliverance. Dies ist das Jahr deiner Freisetzung. This is the year of your complete healing and deliverance. Dies ist das Jahr deiner vollständigen Heilung und Befreiung. Just receive it now. Receive it now. Empfang receive it now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Raise your hand. Wave at me if you feel a difference right now, like something lifted off of you. Wenn du gespürt hast, dass sich etwas von dir weggehoben hat, you feel dann heb mal die Hand und winke, wenn du das Gefühl hast, dir geht's besser. Or the pain you feel like it lifted. Oder du hast das Gefühl, der Schmerz ist gegangen. Or you feel fire in your bones, fire in your body, like burning up the sickness. Oder du spürst das Feuer in deinen Knochen, in deinem Körper, wie die Krankheit verbrannt wird. Okay, wave at me again. Wink doch einfach mal, wenn du das spürst, wink das. Wow, okay, that's a lot of people. Danke, sehr viele hier. Let's have at least 5 testimonies. Und wir möchten jetzt mindestens 5 Zeugnisse hören. Come up and testify, yes. Komm einfach hoch und gib Zeugnis. Hey, what did God do for you? Gestern Abend war ich noch nicht auf der Veranstaltung. Oh, you wanna translate it? Yesterday evening I was not here yet. Ich war zu Hause im Bett, weil ich um 4 aufstehen musste, um heute hier zu sein. Because I had to get up at 4 o'clock in the morning to be here today. Aber ich habe die Predigt verfolgt und da ging es um Füße, also um Brüche und um Sehnen und um solche Sachen. Ihr Mann sprach darüber. And I listened to the sermon and he was talking about feet and fractures and sinews and everything. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du, auch wenn es dunkel ist, steh auf und prüfe das. Du hast es ja gehört, dass was mit den Beinen oder Füßen Brüche passieren könnte. And even though it was dark, I just felt I have to stand up and check my legs. Also Licht an, aus dem Bett raus und den Fuß geprüft. Den habe ich mir gebrochen vor 5 Monaten. So I had a fracture in my leg 5 months ago and so I just turned on the light, I got out of bed and tested it. Und ich konnte 2-3 Sehnen noch nicht richtig bewegen. Also der Fuß war immer noch nicht da, wo er hin musste. Also, the foot wasn't there yet where it was supposed to be. Ja, und dann Fuß bewegt, Fuß moved the genau, foot, and it was parallel. Simultaneous at yeah. both sides. Yeah. So God really healed wow, the foot. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Danke, Jesus. Hallelujah. What did God do for you? Hallo. Das geht um genau die ähnliche Geschichte. And something similar. Es war gestern nach dieser Traumata, plötzliche Traumata-Gebet. After the trauma prayer yesterday, ich hatte vor 4 Jahren einen dreifachen Sprunggelenkbruch. 4 years ago I had a threefold fracture of my foot. Und gestern war das genau mir ähnlich, dass der mein Fuß jetzt mal auch so besser dehnen und das Winkel ist jetzt viel besser als früher gab's. So yesterday I just felt that the ankle, the angle of the ankle was being the angle of the ankle. Right. Was he could move it. Das yeah. konnte ich nicht machen. Okay, yeah. I thought the ankle of the ankle. Yeah. Oh my God. That's quite an ankle. Okay. Und früher konnte ich nicht, also nach diesem Trauma, da konnte ich nicht tanzen, so richtig, so zweimal nur so springen und das geht so steif und das sofort die Schmerzen. So I couldn't dance and my foot was stiff and I had pain if I wanted to dance just after two steps. And what happened now? Ich spüre heute immer noch diesen Metall da, aber ich kann heute und unstoppable tanzen und das tut mir gar nicht weh. So she can dance now. Yeah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Woo! Now she's going to dance for the Lord. Wow. Hallelujah. Anybody else? Anybody else? Gibt's sonst noch jemanden? Come on, testify. We got to testify. Einfach Zeugnis geben. Oh, okay, great. Gut. Oh. What happened? Hallo. Das ist mein Sohn Josuel. Das ist mein Sohn Josuel. Und er ist gestern gestürzt mit seinem Roller. He fell down yesterday. Und hat sich die Hüfte seitlich aufgeschürft. And he scraped his hip. Und hatte auch ziemlich Schmerzen, deswegen musste meine Frau ihm auch Schmerzmittel geben. And he had quite some pain, so he needed some pain killers. Und jetzt hat er gesagt, dass die Schmerzen alle weg sind. And now he said that all pain is gone. Jesus, oh Lord, I pray a special blessing over this boy. Besonderen Segen auf diesen Jungen. Thank you, Jesus, as you've healed him. So wie du ihn geheilt hast. Use him mightily to heal other people. Gebrauch ihn ganz mächtig, andere Menschen zu heilen. Let your healing anointing come upon him, Lord. So soll deine Heilungssalbung jetzt auf ihn kommen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen, amen. Amen. So shy, so shy. Schüchternes Kerlchen. How many know God wants to use the children as well? Ich meine, Gott möchte die Kinder ja auch gebrauchen. Amen. They're not just, you know, oh, just give them a little book to read. Es ist ja nicht so, dass sie einfach nur kleine Bücher lesen sollen. Or watch a video. Oder derweil ein Video anschauen. How many know if you teach a child how to cast out demons, they're going to do it? Wer weiß, dass wenn die Kinder lernen, wie man Dämonen austreibt, dass sie es auch tatsächlich how to tun? Prophesy. Wie man prophezeien kann? It's like I love it because when they prophesy, there's no agenda, you know. Und ich liebe es, weil wenn sie prophezeien, haben sie keine Hintergedanken. They'll just tell you what they hear from God, and then they go back to play. Die sagen dir einfach, was sie von Gott gehört haben, und dann gehen sie wieder spielen. It's amazing. Es ist erstaunlich. Amen. Amen. Let's give God praise. Hallelujah. You may be seated. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Yes. Man. This is amazing. Now, while I'm speaking, you guys, if you're still believing for your healing, you can still get healed. Also, während ich jetzt gleich predige und ihr immer noch diesen Glauben habt, dass Gott euch heilen will, dann die Heilung läuft. I give you permission to get healed at any moment. Ich gebe euch die Erlaubnis, geheilt zu werden, egal in welchem Moment. God is able to heal. Gott kann heilen. At any time. Ganz egal wann. As you've heard David share about my testimony a little bit. Und ihr habt ja gehört, David hat ein bisschen mein Zeugnis erzählt. How I'm a living testimony of God's healing power. Denn ich bin ein lebendiges Zeugnis von der Heilungskraft Gottes. I had leukemia when I was 8 years old. Im Alter von 8 Jahren hatte ich Leukämie. And went through bone marrow surgery. Und habe Knochenmarkstransplantation bekommen. And you know, there's no cure for leukemia, really. Leukämie gibt's eigentlich gar keine richtige Heilung. But I was already a Christian at that time. Zu dem Zeitpunkt war ich schon Christ. I got saved when I was 6. Im Alter von 6 Jahren wurde ich errettet. Yeah, I committed crime. Ich habe Verbrechen begangen. I stole cookies from the cookie jar. Ich habe die Kekse aus der Keksdose geklaut. I took more than what mom said I could. Ich habe mehr geklaut, als Mama mir zugestehen wollte. That was my sin. Das war meine Sünde. I had to repent. Ich musste Buße tun. But I really have a born again experience at 6 years old. Aber im Alter von 6 Jahren hatte ich wirklich ein Erlebnis dieser Wiedergeburt. And at that time I was already seeing the spirit at the age of 3. Und bereits im Alter von 3 Jahren konnte ich im Geist sehen. Like I thought everybody did. Und ich dachte, jeder kann das. Like my mom would bring friends over. Also meine Mutter hat Freunde zum Beispiel mit nach Hause gebracht. I was just a little girl. Ich war nur so ein kleines Mädchen. And she brings her friend. Oh, I want you to meet my friend. Und dann hat sie gesagt, hey, ich möchte, dass du meine Freundin kennenlernst. And I would say, nice to meet you all. Und ich habe gesagt, ja, schön, euch alle kennenzulernen. Because I didn't just meet the friend, I also met all the demons around her. And, denn ich habe nicht nur die Freundin kennengelernt, sondern alle Dämonen, die sie mitgebracht hat. The entire entourage. Also ihr ganzes Gefolge. So that was like normal to me. Also für mich war das ganz normal. Until I started telling my mom everything I saw in the spirit. Bis ich meiner Mutter erklärt habe und erzählt habe, was ich alles im Geist gesehen habe. We're not seeing that stuff, only you. Und sie sagte, hey, wir sehen das nicht. Du bist die Einzige, die das sieht. But because I knew that the devil was real, denn ich wusste, dass der Teufel echt ist, then I realized God must be real. Dann habe ich mir gedacht, na ja, da muss Gott ja auch echt sein. So when I heard about Jesus in Sunday school, und als ich im Kinderdienst dann von Jesus gehört habe, I want Jesus. Habe ich gesagt, ich möchte Jesus. Because I've seen enough of the devil's world. Denn ich habe genug von dieser dämonischen Welt gesehen. I needed a change of scenery. You know ich brauchte einfach einen neuen Blick auf andere Dinge. I needed to see more angels and light. Ich brauchte einfach mehr Engel und mehr Licht. And then so I got saved at 6. Also im Alter von 6 bin ich errettet worden. But how many know the enemy has what they call remote viewing ability? Und wie viele von euch wisst, dass der Feind eine begrenzte Sichtweise hat? Where they can tell in advance someone is called. Aber sie können trotzdem im Vorfeld schon erkennen, wenn jemand berufen ist. And so they try to take you out early. Das heißt, sie wollen dann so bald wie möglich dich aus dem Spiel rausnehmen. So the enemy tried to take me out according to my, I think since my mom conceived me actually. Und eigentlich denke ich, dass schon seit dem Moment, wo ich gezeugt wurde, hat der Feind versucht, mich aus dem Rennen zu nehmen. Maybe some of you can relate. I was an unplanned pregnancy. Vielleicht können eine von euch euch damit identifizieren. Ich war eine ungeplante Schwangerschaft. There I had my older sister. Ich hatte meine ältere Schwester. They were not planning having a second one just yet. Und dann haben sie noch nicht geplant gehabt, dass sie noch ein Kind gleich bekommen. But boom, I came. Aber zack, so war's. God wanted me there. I mean, now, right? Gott wollte mich genau dann haben, wann ich kam. But my mom told me, "Oh yes, my I had someone told me, oh, just get an abortion since it's not." You were not planning on having another one. Und meine Mama dann auch erzählt, dass jemand gesagt hat, ach komm, mach doch einfach eine Abtreibung, nachdem du das ja jetzt gar nicht geplant hast. Du kannst ja immer noch jemanden anders. My mom didn't do it, of course, right? Natürlich hat meine Mutter das nicht gemacht. And then when she was pregnant with me, she fell off like 3 flights of stairs. Und als sie dann mit mir schwanger war, ist sie die Treppen runtergefallen und zwar like 3 verschiedene. Also der Teufel hat wirklich versucht. And then when I was born as a baby, I would hold my breath when I would cry and they thought I would end up killing myself. Und als Baby habe ich dann, wenn ich geweint habe, die Luft angehalten und jeder hat gedacht, ich würde ersticken. And I fell. I mean all kinds of attacks. Also es gab alle möglichen Angriffe. Ich bin hingefallen und was auch immer. But you can't take a good woman down. Aber man kann nun mal eine gute Frau nicht runterdrängen. You try, but I still keep getting back up. Man kann es versuchen, aber ich stehe immer wieder auf. And so that's how, when I had leukemia, I knew that this was just an attack of the enemy. Und als ich dann Leukämie bekam, wusste ich einfach, das ist eine Attacke vom Feind. We're coming into a season where the attacks are increasing. Und wir kommen jetzt in eine Zeit hinein, wo diese Angriffe zunehmen. I know you've noticed that everything is getting darker and darker. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es wird wirklich alles immer finsterer und dunkler. We're finding out people being capable of doing such evil things. Und wir bekommen mit, dass Menschen wirklich fähig sind, scheußlichen Dinge zu tun. Like the Epstein files, right? Zum Beispiel die Epstein files. Don't go down that rabbit hole. It's really very bad. Also in die Richtung gehen wir jetzt gar nicht. Es reicht, like, wie schlecht es ist. I mean, people eating babies and all that stuff. Also Menschen, die sogar Säuglinge essen und das ganze scheußliche Zeug. It's just the wickedness is just crazy. Diese Boshaftigkeit ist abgedreht. But I'm here to tell you. Aber ich bin hier, um euch zu sagen. It's dark now. Jetzt ist es dunkel. But don't worry. Macht euch aber keine Sorgen. Don't be in fear. Habt keine Angst. Because it's just gonna get darker. Weil es wird noch dunkler werden. It's not really bad. It's going to get worse. Es ist noch nicht so schlimm. Es wird schlimmer werden. But it's okay, because the Bible says when it gets darker. Aber es ist in Ordnung, weil die Bibel sagt, dass wenn es dunkler wird, that means the glory will shine brighter. Bedeutet es, dass die Herrlichkeit noch heller strahlen wird. And that's where we come in. Und da sind wir gefragt. That's where you come in. Da bist du gefragt. As carriers of his glory. Als Träger seiner Herrlichkeit. You know, you gotta be the match for the enemy, right? Wisst ihr müsst ja dem Feind entgegentreten am Ende. If the enemy seemed to look more powerful, more supernatural. Und wenn der Feind sich so präsentiert, dass er mehr Macht hat und mehr übernatürlich ist. God will always have a match. Wird Gott immer jemanden haben, der dem entgegentreten kann. In fact, not just a match, he will outmatch what the devil does. Und zwar nicht jemand, der auf Augenhöhe ist, sondern jemand, der noch drüber steht. And it's going to be through you. Und es wird durch euch geschehen. Tell your neighbor, she's talking about you. Sag an deinen Nebensitzer, hey, sie spricht über dich. See, my message today is about how to become God's end time glory weapon. Und meine Botschaft, die heißt heute, wie wir Gottes Endzeit Herrlichkeitswaffe werden können. How many want to be God's end time glory weapon? Wer möchte hier Gottes Endzeit Herrlichkeitswaffe sein? I'm talking you as a person becoming that weapon. Und ich sage, dass du als Person diese Waffe wirst. To the point they will have to make movies about you. I mean, you're going to be so incredible. Und es wird der Zeitpunkt kommen, die werden sogar Filme drüber machen, weil ihr werdet so unglaublich klasse sein. You'll outshine the Avengers and the Justice League. Also, und Justice League oder Avengers tritt's in die Tonne, ihr seid einfach besser. Amen. Hallelujah. We're the Glory League. Yay! Wir sind die wahre Herrlichkeitsliga. But before I forget, I have a prophetic word for Irina. Aber bevor ich es vergesse, ich habe ein prophetisches Wort für Irina. The Spirit just reminded me. I love it. The Lord gave this to me the 20th of February. Und der Herr hat mir das am 20. Februar gegeben. Okay. So this is, well, actually, George and Irina. Also, Georg und Irina. God is giving you new keys. Gott hat euch neue Schlüssel gegeben. Keys to lock ancient gates of the enemy. Schlüssel, um die alten Tore des Feindes zuzusperren. And to unlock ancient glories that's never been opened before. Und Tore der alten Herrlichkeit, der älteren Herrlichkeit zu öffnen, die noch nie geöffnet that's wurden. Reserved for the end times. Die sind reserviert für die Endzeit. I saw a huge golden key, like, but this key is like a master key. Und ich sah diesen riesigen goldenen Schlüssel und es war wie ein Generalschlüssel. It opens many doors. Es eröffnet viele Türen. And it locks demonic doors. Und verschließt dämonische Tore. So, and a lot of you are getting your keys as well. Und viele von euch bekommt eure Schlüssel ganz genauso. Those who want it say, Lord, I receive it. Wer das möchte, sagt, Lord, Herr, ich empfange das. Keys to lock demonic doors and unlock glory doors. Schlüssel, um dämonische Tore zu schließen und die Türen der Herrlichkeit zu öffnen. And these doors are reserved for the end times. Und diese Türen sind reserviert gewesen für die Endzeit. As in Book of Daniel it says, seal these These are reserved for the end times. So wie im Buch Daniel steht, versiegle das, weil sie sind vorbehalten and für die letzte God Zeit. Is saying, now I give you the key to unseal it. Und Gott sagt, jetzt gebe ich dir die Schlüssel, um das zu entsiegeln. And these doors will lead to this great, a new great harvest for Germany. Und diese Türen führen in eine neue große Ernte in Deutschland. For the end time harvest, die Endzeiternte. With all the shakings that will happen, mit all den Erschütterungen, die geschehen werden, many will feel lost. Viele werden sich verloren many fühlen. Will feel despair. Viele werden hoffnungslos sein. But you will have the keys to get those people saved. Aber ihr werdet die Schlüssel haben, um diese Menschen in die Errettung hineinzubringen. Now in English, keys is K-E-Y-S. Im Englischen ist keys K-E-Y-S. Now for Irina, God is giving you new keys, as in notes, musical notes. Und im Deutschen, also in dem Englischen, heißt es, Irina, Gott gibt dir neue Keys, Noten, musikalische Noten. Keys of notes, Noten. Okay, wait. I better just read what I wrote. Okay. Yeah, I did that. Unlocking doors and awakenings. Not just you're gonna unlock wells of revival, anointings and awakenings. Und ihr werdet Wellen der Erweckung und Salbungen und dieses Erwachen öffnen. Old and new ones. Die alten und neue. To form the greater glory. Um die größere Herrlichkeit zu schmieden. And Irina, you are gonna write new songs for this new season. Und Irina, du wirst neue Lieder schreiben für diese Season, für diese neue Ära. For the body of Christ. Für den Leib Christi. That is birthed from a level of brokenness and suffering that you went through, die hervorkommen aus einer Zeit des Leidens und des Zerbrochenseins, that will release the sound of heaven, und das wird diesen Sound, den Klang des Himmels freisetzen, and the glory for the end times, und die Herrlichkeit für die Endzeit. And this sound is like an aggressive sound, und dieser Klang ist ein aggressiver Sound, like almost like militant, like army type sound, schon fast militant, als würde eine Armee dazu marschieren. Those type of songs that will awaken the slumbering church. Die Art von Liedern, die so eine schlafende Kirche aufwecken wird. It's a sound that will cause those that are not walking right to walk right back to God and take their positions in battle, like a battlefield song. Und es wird ein Sound sein, die die Leute zurückholt, die ihre Reihen verlassen haben, zurück in die Armee hinein, und sie werden sich einreihen und diese Schlachtlieder mitsingen. And this kind of songs will have such a glory that those who hear it and sing it will get healed, delivered and saved. Und diese Lieder werden so eine Herrlichkeit tragen, dass diejenigen, die es singen werden, geheilt, befreit und erneuert werden. Because it's birthed from suffering and surrender to God. Denn es ist geboren aus diesem Leiden und dieses völlig Hingegebensein Gott gegenüber. And from overcoming them. Und dieses Überwindersein. And so this sound has a strength to it, an authority in it. Also hat dieser Sound diese Kraft dazu und die Autorität. It's like it releases the fire of God through that sound. Und durch diesen Sound wird das Feuer Gottes freigesetzt. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. That like the people will feel fire in their bones. Die Menschen werden das Feuer in ihren Knochen spüren. It will help those who are going through hard times and testings to overcome. Es wird eine Hilfe sein für diejenigen, die durch diese Zeiten des Herausfordertsein durchzukommen können. Because you've overcome. Weil du überwunden hast. Thank you, Jesus. Why did you know? Jesus. You've become a force to be reckoned with. Du bist jemand, mit dem man rechnen muss. Thank you, Jesus. But I believe that many of you, you've allowed the sufferings and testings you've gone through. Aber ich glaube, dass viele von euch, die ihr durch Leiden und Herausforderungen durchgegangen seid, to be the very crucible that forms and shapes you into this new weapon of glory. Dass ihr darin genau das erleben werdet, dass Gott euch durch diese Leiden hineinformt in das, in diese Waffe der Herrlichkeit, die Gott in euch schon sieht. See, because of the sufferings for obeying God, for being a people set apart for God. Denn durch diese Leiden, wo ihr euch ausgesondert habt, ein Volk des Herrn zu sein. Each suffering is like a, like when they make swords, they hit it and put it in the fire, and they shape it until it becomes a beautiful sharp sword. Und jede Form des Leidens ist so, wie wenn man ein Schwert schmiedet und es zubereitet und man draufschlägt, bis es dieses herrliche, scharfe, schöne Schwert wird. And I believe this is a season where God is making us into this weapon of glory that's gone through the fire. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo Gott uns diese macht zu diesen Waffen der Herrlichkeit, die durch das Feuer hindurch gegangen sind. To the point that you can, it will give you the supernatural strength to handle the fires that are coming. Bis hin zu dem Punkt, wo ihr diese übernatürliche Fähigkeit bekommen werdet, das Feuer selber damit umzugehen, durch das ihr dann auch gehen werdet. The testings that are coming. Die Prüfungen, die auf euch zukommen. Like I said earlier, it's gonna get worse. Ich habe vorher gesagt, es wird schlimmer werden. For the world. Und die Welt. But for us. It's like game time. Für die Welt, aber für uns ist es, auf geht's Leute, packen wir's an. You're shaking off your wings and dusting it off. Wir schütteln unsere Flügel und wir entstauben uns. It's time to mount your wings up and fly. Und es ist Zeit, die Flügel auszubreiten und zu fliegen. Speaking of wings. Wenn wir schon von Flügel sprechen. How many know wings have feathers, right? Wer weiß denn von euch, dass Flügel ja auch Federn haben? How many know the heavenly realm is real? Ihr wisst, der himmlische Bereich ist ja real. There's a time, there are times when the heavenly realm converges with the earthly realm and leaves deposits in our earthly realm. Und es gibt Zeiten, wo der himmlische Bereich mit dem irdischen Bereich sich zusammen bringt und verknotet und dann einfach auch etwas hinterlässt. All you know, since we've experienced the glory, Dave and I, und seitdem Dave und ich diese Herrlichkeit erlebt haben, we've had moments where the heavenly realm has invaded our earthly realm, even at home, not just in ministry setting. Haben wir Momente gehabt, wo dieser himmlische Bereich den irdischen einfach überfallen hat, nicht nur im Dienst, sondern sogar bei uns zu Hause. The Bible says signs and wonders follow those who believe. Und die Bibel sagt, dass Zeichen und Wunder denen folgen werden, die glauben. How many believers we have here today? Wie viele Gläubige haben wir denn hier heute? So signs and wonders will follow you. Also Zeichen und Wunder werden euch folgen. You don't have to follow it. Ihr müsst da nicht hinterherlaufen. It will follow you. Sie werden euch folgen. Don't be those, oh, look at everything, you know. Nicht einfach sagen, oh, ja, wir schauen uns alles schön an. They're like constantly looking for the signs and wonders. Sie sind dauernd auf der Suche nach Zeichen und Wundern. I tell people, just be a lover of Jesus. Sei doch einfach ein Liebhaber von Jesus. The King of Glory. Dem König der Herrlichkeit. And the signs will follow you. Und die Zeichen werden dir folgen. Amen. Amen. And in the glory, it's basically heaven invading earth, right? Und in der Herrlichkeit ist es ja so, dass der Himmel einfach in die Erde oder auf die Erde einfällt. So with Ruth Ward Heflin, she was our spiritual mom in the glory. Und Ruth Ward Heflin war unsere geistliche Mutter in der Herrlichkeit. And it was 1999, January 1st of 1999. Und es war der 1. Januar 1999. We left the revival in France. Haben wir die Erweckung in Frankreich verlassen. And went to Virginia, where Ruth Heflin's camp was. Und sind nach Virginia gegangen, wo Ruth Heflin's camp war. And at that time, I was pregnant with our second baby. Damals war ich mit unserem zweiten Kind schwanger. And talking about the glory impacting you to the cellular level. Und wenn es darum geht, die Herrlichkeit bis in, dass die Herrlichkeit dich bis in die Zellenebene berührt. My baby was getting glory while inside of my stomach. Und mein Baby hat die Herrlichkeit bekommen, während es in mir drin war. When we went to Ruth Heflin's. Als wir zu Ruth Heflin's gegangen sind. To where, when we went back to France, I gave birth. Und dann sind wir nach Frankreich zurückgegangen. Da habe ich die, das Kind geboren. In Normandy, we lived in Normandy at that time. Damals haben wir in der Normandie gewohnt. And she came out in the hospital of Normandy with covered in gold. Und sie wurde geboren im Krankenhaus in der Normandie und war mit Gold bedeckt. And the French doctors were like, what is this? We don't understand. What's with the gold all over her? Und die französischen Ärzte sagen, oh, was ist das denn mit diesem Gold da? Was ist denn das? Französisch. C'est quoi ce truc? And I just said, that's the glory. Und ich habe einfach gesagt, das ist die Herrlichkeit. Herrlichkeit, yes, that's glory. Das ist die Herrlichkeit. Wunderbar. Hallelujah. Great stuff. And I mean, I don't remember drinking gold juice or golden juice or eating golden hamburgers. It was not that. Also, ich habe mich nicht dran erinnert, dass ich in irgendeiner Form was Goldenes getrunken habe oder goldene Hamburger gegessen habe. It happened in any of our meetings. It happened in our home. Denn und bevor es in irgendeiner von unseren Versammlungen passiert ist, passierte es bei uns zu Hause. The glory invaded our home. Die Herrlichkeit kam bei uns zu Hause zuerst. My kitchen counters will be covered in glory. Und die golden glory dust. Die Arbeitsflächen in der Küche waren bedeckt mit diesem herrlichkeitsgoldenen Staub. When you take a shower, you know the mat. I would get out of the shower and the mat is covered in gold. Und ich habe geduscht und bin dann raus auf die Badematte getreten. Die war voll von Goldstaub. It was too much to wear. Back in the day, you know, David would call and talk to pastors on the phone. Und es war damals so, Dave hat dann die Pastoren angerufen. Organizing things. Er hat damals Sachen organisiert. And when you're renting in France, the cabinets, there's no cabinets in the kitchen, there's no cabinets in the bathroom. I don't know if it's the same in Germany. Und wenn du dann in Frankreich etwas zur Miete nimmst, dann ist keine Küche da, ist kein Badezimmer in der Wohnung drin. So every time you rent a new place, you have to buy your own cabinets and for the kitchen and the bathroom. Und jedes Mal, wenn du eine neue Wohnung angemietet hast, brauchtest du eine neue Küche, du brauchtest neue Schränke im Badezimmer. So while David is talking to pastors, I was putting cabinets together. I was the handy woman. Und während David mit den Pastoren organisatorische Sachen beredet hat, war ich da und habe also handwerklich diese Schränke zusammengebaut. So I was putting cabinets together all day long. Den ganzen Tag lang habe ich Schränke zusammengebaut. And you know, he's just talking to the phone. Yes, oui, on verra le dimanche matin. Oui. Sagte, ja, wir werden sehen, Sonntagmorgen. Okay. And then, so it was night time, and I'm like, I'm ready to go to bed. Und dann war es abends, und ich sagte, ich bin echt bettreif. So, I haven't looked at myself, by the way, during this whole time. Und den ganzen Tag hatte ich eigentlich nicht einmal in den Spiegel geschaut. Back then, we didn't have any iPhones yet. Damals gab es ja noch keine iPhones. I mean, today people are like, look at me putting cabinets. Und heute auch, schaut mich an, wie ich Schränke zusammenbaue. They make us put it in Instagram, you know. Dann ist es auf Instagram. We didn't have that. Damals gab es das ja gar nicht. So, I went to the bathroom to wash up, right? Also bin ich ins Badezimmer gegangen, um einfach mich sauber zu machen. I looked in the mirror. Und dann guckte ich in den Spiegel. And I was encrusted with gold, like crust. Und ich hatte richtig Gold verkrustet auf meinem Gesicht. Not gold dust, but encrusted from hair, neck, face, everything. Also nicht nur ein bisschen Staub, sondern der Haare, das Gesicht, der Hals, alles war richtig dick verkrustet mit Gold. I became a golden girl. Ich wurde ein golden girl. Without being 60. Und damals noch nicht mit 60. because you know they were for golden means older. Ja, denn das golden heißt älter. Also wenn du älter bist, dann bist du golden. And I freaked out. I freaked myself out. Ich bin total in Panik geraten. And I said, David, oh my gosh, you gotta come look at this. Und ich sagte, David, oh mein Gott, du musst gucken und dir das anschauen. I thought, am I becoming a superhero? Werde ich jetzt hier so ein Superheld? You know, in the movies, they you either accidentally fell into some chemicals and you become a superhero, right? Also vielleicht in den Filmen ist ja so, du fällst aus Versehen in irgendein Chemiebecken und dann bist du ein Superheld. I was waiting for wings to pop or something. Also ich habe darauf gewartet, dass die Flügel plötzlich hier rauskommen. Or laser eyes, laser beams, you know. Oder so Laseraugen. But no, it was just gold. Nein, es war nur Gold. So he comes and sees me. He's like, oh my goodness, what happened to you? Und er kommt und schaut mich und sagt, oh meine Güte, was ist denn mit dir passiert? I said, I don't know. I said, how did you get that? I want that too. Und ich sag, wie hast du das denn gemacht? Das hätte ich auch gerne. Tell me your secret. How did you get that? Sag mir einfach dein Geheimnis. Wie hast du das bekommen? And I said, how bad you want it? Und ich sagte, wie ernst ist es dir damit? Oh, I want it really bad. Und ich sagte, oh, ich will es wirklich. Okay, this is what I did. Und ich sagte, okay, Folgendes habe ich gemacht. You ready? Bist du soweit? I put cabinets together. Ich habe Schränke zusammengebaut. Here's a wrench. Hier hast du das eine. Here's the screwdriver. Hier hast du den Schraubenzieher. You do this tomorrow. Mach du das morgen. You'll be encrusted with gold. Du wirst verkrustet sein mit Gold. Oh, it's hilarious, but also it came mega to the point like we had someone to, we were moving from another house to another house. Und es ging dann so weit, dass als wir das nächste Mal wieder umzogen, and so we had a young guy who followed us to be the ones to clean up our house before we left. Und wir hatten so ein paar junge Leute, die einfach im Prinzip nach uns ins Haus reinkamen, um alles wieder in Ordnung und sauber zu machen. You know, after you leave a rental, you have to patch up all the holes where you have paintings on and all that stuff. Also ihr kennt das ja, wenn man nachdem man von einem Wohnung zur anderen geht, wenn man zur Miete war, muss man die Löcher in der Wand putzen und all diese Sachen machen. You have to pack everything. Alles packen. And then so we were preaching at somewhere else. Dann haben wir irgendwo anders gepredigt. So I gave the young man a call to make sure he's okay at our house. Und dann habe ich den jungen Mann mal angerufen, um einfach zu gucken, ob alles okay ist bei ihm. Hey Manu, comment ça va? Hey Manu, wie geht's dir? How's everything? How's the house? Wie läuft's denn? Wie geht's dem Haus? And he was like, oh, your house is full of glory. Und er sagte, oh, dein Haus ist voller Herrlichkeit. Okay, what does that mean? Okay, was heißt das? I vacuum your house and the bag is full of gold. Can I keep the vacuum bag? Ich habe das Haus gestaubsaugt und der Staubsaugerbeutel ist voller Gold. Kann ich das mit nach Hause nehmen? And when I remove the painting from the wall and then patch the holes. Und als ich das Gemälde von der Wand runtergemacht habe und dann die Löcher zugespachtelt habe, I couldn't patch the holes because gold kicked oozing out of it. Konnte ich die Löcher nicht zukriegen, weil dauernd dieses Gold rausfiel. Like a fountain. So wie so ein kleiner Springbrunnen. I had to wait till it stopped. Ich musste warten, bis das aufhört. So all the holes were like gold coming, gold. Also aus all diesen Löchern kam überhaupt immer dieses Gold raus. And he was having a ball. He was. Und hat echt Party gehabt. See, you wouldn't have problems having volunteers to clean the church, Pastor George. Also solltet ihr je Probleme haben mit Freiwilligen, die Gemeinde putzen. Everyone's going to volunteer. We will vacuum the carpet, Pastor. Jeder wird dann irgendwann sagen, wir werden freiwillig die Teppiche staubsaugen. You'll have too many volunteers. You have to have be in a waiting list. Ihr werdet eine Warteliste haben für Freiwillige, um hier das Haus zu putzen. Because they're all going to want to keep the vacuum bag. Und alle wollen dann den Staubsaugerbeutel behalten. But it became normal for us to for signs and wonders to follow us. Und für uns war das was ganz Alltägliches, dass Zeichen und Wunder einfach uns nachfolgten. So we would minister and these amazing things would happen. Also wir haben gedient und diese erstaunliche Dinge passierten. But the church was not ready for it. Aber die Gemeinde war dafür noch nicht bereit. In France they thought, or even other countries, they thought we were We were stealing the miracles from heaven. Und in Frankreich, auch in anderen Ländern und Gemeinden, haben die Leute gemeint und gesagt, wir würden die Wunder aus dem Himmel stehlen. Pastor Sruh say, too many miracles. Maybe one or two is normal, but 20, 30, that's too much. Pastoren haben gesagt, nee, okay, ein, zwei Wunder ist okay, aber 20, 30, das ist zu viel. You're stealing body parts from heaven. Ihr stehlt die Körperteile aus dem Himmel. In Switzerland, they would criticize about the glory. Und in der Schweiz haben sie die Herrlichkeit kritisiert. So David, instead of preaching on miracles, they wanted miracles, but they were criticizing at the same time. Sie wollten Wunder sehen und haben, aber gleichzeitig waren sie sehr kritisch. So all the elders, you know, they were talking against it. Die Ältesten und wer auch immer, sie haben immer dagegen gesprochen. So David preached on repentance for a week. Also hat David eine Woche über Buße gesprochen. How to discern a Jezebel spirit, an Ahab spirit? Wie kann man einen Isabel Geist, einen Ahab Geist erkennen? And then left. Und ist dann gegangen. Went back to France. Zurück nach Frankreich. Next day, pastor calls. Ruft der Pastor an. We want to repent to you on behalf of my elders and myself included. Und wir möchten gerne Buße tun, meine Älteste und ich zähle mich da voll mit rein. Now that alone was a miracle. Und das alleine war schon ein Wunder. Because we criticize the glory, weil wir die Herrlichkeit kritisiert and the haben, signs and wonders, und die Zeichen und die Wunder. All our pastors and elders, we all have gold teeth in our mouths. Alle Pastoren und Ältesten, wir haben alle Goldzähne in unserem Mund. We can't criticize it any longer. Und jetzt können wir es nicht mehr kritisieren. Too close for comfort. Viel zu nah. Zu kritisieren. God is more gracious than us sometimes. Gott ist viel gnädiger als wir sind. And they had more than one. They would have like four or five gold teeth in their mouths. Und sie hatten mehr als nur einen Zahn. Sie hatten vier, fünf Goldzähne in einem Mund. And they look like modern day rappers, you know, with gold teeth, like bling bling in the mouth. Sie sehen aus wie diese modernen Rapper. Hey, ich mit meinen Goldzähnen. Hey, mein Baggy pants from the weight loss. Naja, dann haben sie auch noch abgenommen und die Hosenbeine schlackern endlich. All they need to wear is a big old cross and chain and they're rappers for Jesus. Alles, was sie brauchen, ist diese dicke Kette und dieses Riesenkreuz und dann rappen. But this is the glory realm of signs and wonders. Aber das ist die Herrlichkeitsbereich von Zeichen und Wundern. To the point, so God had to stop it because the church was not ready. They were criticizing it like crazy. Gott musste es einfach beenden, weil die Kirche nicht bereit war und die Kritik einfach nicht aufhörte. So it was not because we did anything wrong. It was just the church could not handle it. Es war nicht, dass wir irgendwas falsch gemacht hatten, aber die Kirche konnte einfach nicht damit umgehen. It was either they're idolizing it and worshiping it. Entweder haben sie es veridealisiert und es angebetet. Or they were attacking it and saying it was of the devil. Oder sie sind dagegen angegangen und haben gesagt, das ist vom Teufel. So God stopped it for years. Also hat Gott es für einige Jahre einfach zur and Ruhe gebracht. I started longing for it again. Und dann habe ich so eine Sehnsucht wieder danach gehabt. I said, Lord, bring in the glory, the glory that we used to have combined with the new glory. Und ich habe gesagt, Herr, bring diese Herrlichkeit zurück, die wir hatten, in Verbindung mit der neuen Herrlichkeit. How many want the old and the new together? Wer von euch möchte das Alte und das Neue gemeinsam haben? And it's not to be in awe or to worship the signs. Und es geht nicht darum, dass man völlig erstaunt ist und über diese Zeichen und anbetet. It's to show that God is real. Es ist einfach, um zu zeigen, Gott ist real. That he's alive. Er lebt. That the supernatural is a natural thing for his children. Und dass das Übernatürliche etwas ganz Normales ist für seine Kinder. Our Father is a supernatural God. Unser Vater ist ein übernatürlicher Gott. And we should naturally live supernaturally. Und wir sollten auf ganz natürliche Weise übernatürlich leben. And because I started longing for this again. Und weil ich so eine Sehnsucht danach wieder hatte. How many know you have to be willing to pay the price to move in signs and wonders? Und wer von euch weiß das? Ihr müsst bereit sein und willens sein, den Preis zu bezahlen, wenn ihr mit Zeichen und Wundern einhergehen wollt. Just trust me, people won't love you. Glaubt mir wirklich, die Menschen werden euch nicht lieben. You have to be willing to be rejected, talked against and all that stuff. Ihr müsst bereit sein, Ablehnung und Widerspruch gegen euch einfach zu ertragen. And so 2022 signs starts coming back again. Und im Jahr 2022 kamen die Zeichen wieder. I have it here, but I forgot to give it as a photo. One of our conferences the last night. Und am letzten Abend einer unserer Konferenzen. Ich habe ein Foto hier. Now we have a cleaning crew that cleans after every meeting, so there's nothing remaining on the chairs and the floors. Also wir haben eine Reinigungsgruppe, die nach den Veranstaltungen alles sauber macht, den Boden, sogar die Stühle abwischt. Like I said, we have tons of volunteers who want to do that. Also wir haben viele, viele Freiwillige, die das machen möchten. So it's always clean. There's nothing there, you know. Also es war immer sauber, da gab's gar nichts. So in the middle of worship, mitten in der Anbetungszeit, something caught my eye under my seat. Habe ich einfach irgendwas unter meinem Sitz gesehen. It was like a 2 or 3 carat size of an emerald stone. Und es war ein Emerald, Smaragd, 2 oder 3 Karat. Under my chair. Unter meinem Sitz. If you go to our Instagram of our The Glory Zone, you'll see it. There's a picture of it. Und wenn ihr auf Instagram auf die Glory Zone geht, dann werdet ihr ein Foto davon sehen können. And it appeared under my, I was like, oh my goodness, this is like the good old days when we would have gemstones appear. Und das ist dann erschienen und ich dachte mir, oh Mensch, es ist ja wie in guten alten Zeiten, als wir diese Edelsteine schon mal gesehen haben. I was just like, I was in tears because it was gone for so long and now it's back. Und ich war so zu Tränen gerührt, weil es war so lange nicht mehr da gewesen und jetzt war es wieder da. And the Lord told me, I'm bringing back the old and the new glory. Und der Herr hat zu mir gesagt, ich bringe das Alte und die neue Herrlichkeit zurück. Germany needs this glory of signs and wonders. Und Deutschland braucht diese Herrlichkeit von Zeichen und Wundern. I mean, you may ask, you know, inquiring minds wants to know, what's the use of the gold dust and the gemstones? Why? Right? Ja, und vielleicht fragt ihr euch ja, was soll das eigentlich, dieser ganze Goldstaub und diese Edelsteine, wozu? I'm glad you asked. Ach, schön, dass du gefragt hast. I asked it too. Das habe ich mich auch gefragt. Like, what's the significance of all this? Was ist denn die Bedeutung von dem Ganzen? Well, in heaven, the streets are paved in gold. Also im Himmel sind ja die Straßen mit Gold gepflastert. And the gemstones, those are just the pebbles on the street. Und die Edelsteine, das sind einfach Kieselsteine auf der Straße. So when angels come down where we are. Also wenn die Engel runterkommen, genau dahin, wo wir sind, they're just shaking off the dust from where they came from. Schütteln sie einfach den Staub ab, you know, von dem Ort, you know, woher like sie kommen. Ihr wisst, wie die das machen. Shake off their feathers, die schütteln ihre Federn. And then we're like, oh, gold dust, oh my goodness. Und wir sehen, oh, Goldstaub, meine Güte. And then they're like, wait, something stuck between my toes. Hold on. Und dann kommt der Engel und sagt, oh, irgendwas ist zwischen meinen Zehen. Oh, it's one of those pebbles from heaven. Ach, schon wieder so ein Steinchen vom Himmel. It had a free trip and ist umsonst followed gereist, me. Ist mir einfach nachgefolgt. And we're like, oh, it's a gemstone. We're like, oh my God, ein Edelstein. Basically, heaven just invaded your world. Eigentlich, der Himmel hat einfach, ist in deine Welt eingefallen. Heavenly deposits. Himmlische Deposits. Heaven is real. Der Himmel ist echt. Now this translates to the impossible becoming possible for you. Und das überträgt sich da hinein, dass das Unmögliche für dich möglich werden wird. There's going to come a time where there will be famine and pestilence, right? Denn es wird, the Bible says so in the denn last die Bibel days. Sagt, dass in den letzten Tagen werden Zeiten kommen, wo Hungersnöte und Pest und Pandemien kommen werden. But guess what? For us, the remnant. Aber wisst ihr was? Für uns der letzte Rest. We don't need to be in the beast system. Wir müssen nicht in diesem System der Bestie sein. Where you can't buy or sell unless you get the mark, right? Wo man nicht kaufen und verkaufen kann ohne das Mal. Because we will be in the kingdom system. Denn wir werden im Königreichsystem sein. where creation will provide us food, like the ravens did for Elijah, right? Wo die Schöpfung uns mit Lebensmitteln und Essen versorgen wird, so wie Elia von den Raben versorgt wurde. A rock, you can flow rivers of water for us to drink. Wo aus einem Felsen Ströme des Wassers fließen werden, wo wir dann trinken können. Now we've had a little bit of a taste of this, to where we had no food when we first arrived in France. Und als wir zuerst in Frankreich nach Frankreich gegangen sind, hatten wir so einen kleinen Vorgeschmack. After Bible school, we went to France and lived by faith. Nach der Bibelschule sind wir nach Frankreich gezogen, haben im Glauben gelebt. And when the cupboards are empty, the fridge is empty, no food. Oh, I guess it's time to fast. Und wenn dann die Schränke leer sind, der Kühlschrank leer ist, nichts zu essen ist, ach, ich glaube, wir müssen fasten. I mean, we were not trying to be supermodels, you know. Also wir wollten jetzt kein Supermodel sein. Where you're like a stick. Wo du wie so ein Hungerhaken bist. With hollow faces. Mit ganz ausgehöhltem Gesicht. we're suffering for Jesus. Oh, wir leiden für Jesus. But we've had times where we open our front door and nobody knew we had no food. Und wir haben Zeiten erlebt, wo wir unsere Haustür aufgemacht haben und niemand wusste, dass wir nichts zu essen hatten. And there were bags of groceries full of filet mignon, le fromage, oulala, confit canard, oulala. Und dann waren vor unserer Türe diese Tüten voll mit den leckersten Sachen, ob das ein Steak war sogar, Gänseleberpastete. There were bags of amazing French food. Das waren Tüten voller großartiger französischer Lebensmittel. In front of our door. Direkt an unserer Haustür. I mean, the angels went to Carrefour and went shopping and brought it to our house. Die Engel sind zu Carrefour gegangen, haben eingekauft und haben das einfach vor unsere Tür hingekarrt. This is before DoorDash. I don't know the Uber Eats. I don't know. Das war bevor wir Lieferando und so weiter hatten. It's Divine Dash. Göttliches Lieferando. And we're like, oh, Dave, look. We said, oh, God brought us good food. Gott hat uns richtig gutes Essen gebracht. And we've had food multiply. Wir haben es erlebt, wie sich das Essen multipliziert. We've had manna appear. Wir haben Manna erscheinen. This was in America, in Wisconsin. Das war damals in Wisconsin in Amerika. Our friend Joshua Mills, I'm sure you've heard of him. Unser Freund Joshua Mills, den kennt ihr vielleicht? So we were all speaking together, me, David, Joshua. Und wir haben uns zusammen unterhalten, ich, David und Joshua. And it was Joshua's meeting, so we were there in the front row. Also es war dann das Meeting von Joshua, wir saßen also da in der ersten Reihe. And on top of my purse, you know, I have a purse. Und auf meiner Handtasche, in the middle of the meeting, manna appeared on top of my purse. Mitten in der Versammlung erschien Manna oben auf meiner Handtasche. Like white flaky crackers, like on top. So weißes, fluffiges Knusperzeugs. And then Joshua, his water bottle, ta-da, like this. Und dann die Wasserflasche von Joshua, jetzt wie diese da, turned into a wine-like substance. Verwandelte sich in eine weinähnliche Substanz. And the cap was still sealed, covered, you know. Und der Verschluss war noch zu. So what we did between us, just us and Joshua, we brought it to our hotel room and we had communion with it. Und was wir dann gemacht haben, also zu dritt Joshua und wir haben das zu unserem Hotelzimmer zurückgebracht und haben's Abendmahl gefeiert. Heavenly substance. Göttliche Substanzen. In the last days we will not lack any good thing. In den letzten Tagen wird es uns an nichts Gutem mangeln. We will not be left hungry. Wir werden nicht hungern müssen. Or in lack because these kind of supernatural things will take place. Oder Mangel haben, weil diese übernatürlichen Dinge werden einfach passieren. If he fed the Israelites with manna and quail, because they were complaining, right? Und habt ihr gehört, dass das Volk Israel Manna und die Wachteln bekam, weil sie sich beschwert haben? How much more for the end-time remnant? Wie viel mehr für das Volk in der Endzeit? You would not be even tempted to take the mark of the beast because God will provide for you like crazy. Und ihr werdet nicht einmal in Versuchung geraten, das Zeichen des Tieres zu nehmen, weil Gott euch einfach komplett versorgt. The Lord showed me this scenario for the end times. A family, there's no food in the house, so the kids were asking the parents, what are we going to eat? There's nothing to eat. Und dann hat der Herr mir so dieses Endzeit-Szenario gezeigt. Stellt euch einfach eine Familie vor. Die Kinder, sie sitzen alle am Tisch und die Kinder sagen, ja, was sollen wir essen? And the mom says, just everybody sit down, set the table like we're going to eat something. Und die Mutter sagt einfach, komm, wir setzen uns alle an den Tisch. Wir decken den Tisch, als würden wir jetzt gleich sofort anfangen zu essen. God will provide. Gott wird versorgen. And then there's still nothing, just empty plates. Und es ist immer noch nichts, einfach nur leere Teller. And they held hands. We're going to say grace before we eat. Und sie nehmen sich an die Hände und sagen, wir werden jetzt für das Essen danken. They close their eyes and prayed. Sie schließen die Augen, sie beten. Thank you, Lord, for the food we're about to eat. Danke, Herr, für das Essen, das wir jetzt gleich essen werden. Knock, knock. Es klopft. Open the door and God provides this beautiful lasagna. Die Tür geht auf und Gott bringt eine herrliche Lasagne durch jemanden. Oh, extra cheese. Extra Käse. Oh. And puts it in the middle of the table. Und da steht dann die Lasagne mitten auf dem Esstisch. And then the angel disappears. Und der Engel verschwindet wieder. Angels will be very busy in the end times. Helping us, feeding us, catering to us. Engel werden in der Endzeit sehr viel zu tun haben. Sie werden uns helfen. Sie werden uns zu essen geben. Sie werden sich um uns sorgen und für uns sorgen. Nature itself will, you know how nature groans for the manifestations of the sons and daughters of God? Und die Natur selbst. Und ihr wisst, wie die Natur stöhnt nach der und sich danach sehnt nach der Manifestation der Söhne Gottes. In the times that are coming. Und in den Zeiten, die kommen werden, they will be working with us for the kingdom. Werden sie mit uns für das Reich Gottes arbeiten. They will provide food, a fig tree like Jesus, he cursed it to die, but we will say, bear fruit, give me figs. Wie zum Beispiel der Feigenbaum, Jesus hatte ihn damals verflucht, aber wir werden hergehen und sagen, Feigenbaum, trage Frucht und er wird uns versorgen. Give me olives. Ich hätte gerne Oliven. You will be real, not fake. Du wirst echt sein, nicht unecht. Fig, olive tree. Produce olive, real olives or die. Olivenbaum, produziere echte Oliven oder stirb ab. But we're living in a day where the glory will be so powerful and strong that it can transform matter into another substance. Und wir leben in einer Zeit und kommen in eine Zeit, wo die Herrlichkeit so stark sein wird, dass sich die Substanzen verändern werden. We've seen it happen, where from one substance, God transforms it into another. Und wir haben es selber gesehen, dass aus einer Substanz Gott es in eine andere Substanz verändert. So again, we'll be working with angels in the end times. Nochmal gesagt, in den Endzeiten arbeiten wir mit den Engeln zusammen. It's not to make people worship us, it's just a manifestation of who we worship. Es geht nicht darum, dass Menschen uns anbeten werden, sondern es geht um die Manifestation dessen, den wir anbeten. Because the Bible says in the end times there will be lying signs and wonders by the enemy, right? Denn die Bibel sagt, dass in den Endzeiten trügerische Zeichen und Wunder vom Feind geschehen werden. So there will be aliens, Nephilim, all those guys performing false lying signs and wonders. Also gibt es die Aliens, die Nephilims, all diese komischen Typen, sie werden falsche Zeichen und Wunder vollbringen. So how much more for every lying sign we are to demonstrate and manifest authentic signs. Und wie viel mehr, wenn es schon diese Lügenzeichen gibt, werden wir doch die authentischen Zeichen manifestieren lassen. As you see a bunch of UFOs and stuff, you can just command them, die in the name of Jesus, burn up or just disintegrate. Stellt euch mal im Himmel einfach so ein paar UFOs aus und ihr schaut nach oben und sagt, verbrenne, sterb ab, stürz ab in Jesu Namen. The Bible says in Psalms 18. Und in Psalm 18 sagt die Bibel, that we can run over a troop, leap over a wall. Dass wir einer Truppe entlaufen können, dass wir über eine Mauer springen können. He trains our hands for war. Er trainiert unsere Hände für die Schlacht. Where we can bend a bow of bronze. Und wo wir den ehernen Bogen spannen können. That's supernatural ability, guys. Das ist eine übernatürliche Fähigkeit, ihr Lieben. You can have a whole army of a foreign nation that trying to invade Germany. Ihr könnt eine ganze fremdländische Armee haben, die in Deutschland einfällt. I have to be careful to not name the country. Und ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, nicht die Nation zu nennen. So you can stay in YouTube. Damit wir in YouTube bleiben dürfen. But you don't need to fear them. Ihr braucht vor ihnen gar keine Angst zu haben. In a second you can just wave your hand and they all disintegrate. In einer Sekunde könnt ihr einfach die Hand winken und sie verschwinden. I mean, there's going to be supernatural abilities that will be released to the remnant. Es wird übernatürliche Fähigkeiten geben, die für den Überrest vorbehalten sind. For the salvation of many. Damit viele, viele Menschen errettet werden. Amen. Amen. So, the angel clip. Can you show that clip real quick? The angel feather. Kann man den Engelfeder-Clip kurz zeigen? I don't know, those screens, right? Do we have it? So this happened in Japan. See that feather right there? Das ist in Japan passiert. Seht ihr diese Feder? This was in Osaka, Japan. There were tons of those feathers. Es war in Osaka, Japan, da gab es massig diese Federn. That was last year. Das war letztes Jahr. In June. In Juni. I was preaching on that we are eagles. Ich habe darüber gepredigt, dass wir Adler sind. But many Christians they associate themselves with different kinds of birds except for the eagle. Und viele Christen identifizieren sich mit allen möglichen Vögeln, nur nicht mit Adlern. Some Christians think they're chickens. Manche Christen denken, dass sie Hühner sind. Now a chicken is a bird with wings but can't fly. Ein Huhn ist ein Vogel mit Flügen, kann aber nicht fliegen. They make a lot of noise. Sie machen viel Lärm. But there's no takeoff. Aber sie heben einfach nicht ab. They don't fly. Sie fliegen nicht. So how many Christians they just make a lot of complaints. My pastor is not nice to me. Und wie viele Christen sagen einfach, oh, mein Pastor, der ist nicht nett zu mir, und sie jammern und sie beschweren sich. My husband is mean to me. Mein Ehemann ist so gemein. So all they do is complain, complain, complain. Und sie jammern und sie beschweren sich. And then there und so are those Christians who think they're vultures because they eat dead things. Und dann gibt es die Christen, die denken, sie sind Geier, weil sie einfach tote Sachen essen. They preach the gospel, but they have no power. Sie predigen das Evangelium, aber sie haben keine Kraft. They just like their dead programs to keep it alive, look like it's alive, but it's dead. Sie lieben einfach ihre toten Programme und sie versuchen, die am Leben zu erhalten, damit es so aussieht, als würde es leben, aber es ist tot. Or there are those who are parrots. Dann gibt es die Papageien. They just repeat what everybody else is saying. Sie wiederholen einfach alles, was alle anderen sagen. Hello, Martha. Hello, Martha. Hello, Martha. Hello, my good. Hello, my good. Where's my coffee? Where's my coffee? Where's my coffee? Wo's meine Kopie? Wo's meine Kopie? You know, they're just echoes. There's no real word from God. Die sind einfach Echos. Das ist kein richtiges Wort von Gott. Then I said, but we're eagles. We're meant to soar high in the mountains, in the glory realm. Aber wir sind doch Adler und unsere Bestimmung ist es, hoch in den Bergen der Herrlichkeitsbereiche zu fliegen. Where the enemy can't touch you. Wo der Feind dich nicht anfassen kann. Where the enemy can't take you down. Wo der Feind dich nicht runterholen kann. And then so I was going through a phase of God was teaching me the whole thing about eagles. Und ich bin durch so eine Phase gegangen, wo Gott mir diese ganze Sache mit den Adlern erklärt hat. Did you know eagles, after they reach 30 years old, they go through a molting process. Und wisst ihr, dass Adler, wenn sie ungefähr 30 Jahre alt sind, durch eine Art Mauser gehen? Where they have to go and isolate themselves in a really high mountain by themselves to molt. Wo sie selber sich isolieren auf einem richtig hohen Berg, um da ganz alleine in die Mauser zu gehen. They either molt Halt or die. Those are their two choices. Also sie haben die Wahl, entweder in die Mauser zu gehen oder zu sterben. But if they choose to go through the molting process, it's very painful. It's the most painful and ugly experience they could ever go through. Und wenn sie sich dazu entschließen, in diese Mauser zu gehen, dann ist es wirklich die schmerzhafteste und hässlichste Prozedur, die man sich vorstellen kann. They lose all their feathers, their beak, their claws. Sie verlieren ihre Federn, sie verlieren den Schnabel, sie verlieren ihre Krallen. Till they're completely bare and ugly. Bis sie komplett nackt sind und hässlich. Maybe some of you, you feel like you've lost your feathers. Vielleicht gibt es einige von euch hier, ihr habt das Gefühl, ihr habt eure Federn verloren. You've lost everything that you thought you knew you were. Ihr habt alles verloren, von dem ihr dachtet, dass ihr seid. Life has not been kind to you. Das Leben war nicht nett zu euch. You feel like all hell has come against you. Ihr habt das Gefühl, dass die ganze Hölle gegen euch losgebrochen ist. You have a choice to either give up. Und ihr habt die Wahl, entweder aufzugeben or go through a molting process. Oder durch diese Mauser hindurchzugehen, where you're gonna go through a stripping of everything, wo ihr da durchgehen werdet, dass alles von euch genommen that you hold dear, alles was euch lieb und teuer ist, that you think is you, your identity, wovon du gedacht hast, das bist du, deine Identität, but be willing to have it all stripped off. Aber du bist bereit, dass alles von dir abgestriffen wird. So you can be reborn anew. Damit du wieder geboren werden und erneuert werden kannst. And so God, when he teaches me something, he makes me go through something in the natural to match it. Wenn Gott mir etwas beibringt, dann zeigt er etwas, dass ich da durchgehen muss, auch im Natürlichen. So while he was teaching me this revelation, feathers, I kept finding feathers everywhere I go. Und als er mir diese Offenbarung zeigte, habe ich überall, wo ich hingegangen bin, Federn gefunden. Inside my car, inside my bathroom, where there's no windows, there's no birds, but somehow there's feathers. In meinem Auto, in meinem Badezimmer, Federn, obwohl es keine Fenster und keine Vögel gibt. And then we go to Israel. The paintings were of feathers. Und dann sind wir nach Israel gegangen, haben Gemälde gesehen, da ging's nur um Federn. It just feathers just won't stop appearing, whether art or for real. Und die Federn haben sich immer wieder gezeigt, ob das in der Kunst war oder sogar echt. And then so when that feather showed up in Japan, und als diese Federn in Japan I was able to keep one of them, konnte ich eine behalten. And then when we came back to America, we had our conference and Chuck Pierce was one of our speakers. Und als wir dann nach Amerika zurückkamen, wir hatten die Konferenz und Chuck Pierce war einer unserer Sprecher. So Chuck, you know, he's like my uncle. We've known him for many years now. Und Chuck, der ist so wie mein Onkel, wir kennen den schon seit so vielen Jahren. I'm like, Chuck, what do you think this is? Und ich sage, Chuck, was glaubst du, was das ist? He's like, you know, he was like, well, you know, his southern accent. This is not of this world. Dann sagt er, das ist nicht von dieser Welt. This is from the heavenly realm, he said. Und dann sagt er, das ist vom himmlischen There is no bird that has feathers like this. Es gibt keinen Vogel, der solche Federn hat. And so the Lord told me that these are angelic feathers. Und dann hat mir der Herr gezeigt, dass das Federn von Engeln sind. Divine protection for the last days. Göttlicher Schutz für die letzten Tage. Where you will not fear if you have an assignment from the Lord and it's a dangerous assignment. You will still do it, even though it's dangerous. Wo du keine Furcht haben musst, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, der gefährlich ist, brauchst du dich nicht zu fürchten. Now, as a woman, we've gone to Muslim countries and I've preached to Muslim crowds. Und als Frau, wir waren in muslimischen Ländern und wir haben zu muslimischen Menschenmassen gesprochen. And normally that culture doesn't respect women, right? Und normalerweise respektiert ja diese Kultur Frauen nicht. And I never tell my parents till after I come back from these trips. Und ich sag das nie meinen Eltern erst hinterher, wenn wir auf so einer Reise waren. Because they might think I'm suicidal or something. Weil die denken, ich bin vielleicht selbstmordgefährdet oder so. So I tell them once I'm back and in one piece. Also erzähle ich es ihnen dann, wenn ich zurück bin, auch ganz heile bin. And then the people are like, isn't that the country where they have terrorists? Und die Leute sagen, ist das nicht das Land, wo die Leute Terroristen haben? Aren't you afraid to go to those countries? Hast du keine Angst, in diese Länder zu gehen? And maybe get blown up by a terrorist? Und vielleicht explodiert dich ein Terrorist? And I'm like, if God tells me to go, I will be the one that will terrorize the terrorists. Und dann sage ich, naja gut, wenn Gott möchte, dass ich gehe, werde ich diejenige sein, die die Terroristen terrorisiert. That's how I see it. So sehe ich das halt. So I can boldly preach the gospel. Also kann ich ganz kühn das Evangelium verkündigen. Get people saved and healed. Menschen werden errettet und geheilt. And I'm telling you, this realm is real. Und ich sag euch, diese Welt, die ist real. It's for us today. Sie ist für uns heute da. This is not a luxury that we can just, oh, you know, it's not for me. Das ist kein Luxusartikel, wo wir sagen können, oh, nee, für mich ist we das won't nicht. Make it without the glory. Ohne die Herrlichkeit werden wir es nicht schaffen. The battles and the types of enemies we'll be facing require this kind of glory. Und die Kämpfe und die Art und Weise von Feinden, die wir einmal gegenüberstehen werden, da brauchen wir diese Art von Herrlichkeit. But did you know in heaven there are angels that are reserved for the end times? Und wusstet ihr, dass es im Himmel Engel gibt, die extra für die Endzeiten ausgesondert wurden? Bobby Connor told us when we had him over our conference and at our house. Und Bobby Connor hat uns Folgendes erzählt, was als er bei uns in einer Konferenz zu Hause war. He loves telling stories. Und er liebt es, Geschichten zu erzählen. And then when you bring him to your house, the stories even get more interesting. Und wenn du ihn dann nach Hause bringst, werden die Geschichten noch interessanter. And I'm like, I wish I recorded those conversations. Und ich dachte mir, ach Mensch, hätte ich diese Unterhaltungen bloß aufgenommen. You never know what comes out of their mouths. Du weißt nie, was aus deinem Mund rauskommt. And then so he said he's seen those end time angels. Und dann hat er gesagt, er hat diese Endzeitengel gesehen. Their wings are not the feathery type. Ihre Flügel sind nicht so diese federigen Flügel. He said each feather is like razor sharp blade. Er sagt, jede Feder ist wie eine Rasiermesser scharfe Klinge. They just go like this with their wings. Sie machen einfach so mit ihren Flügeln. And all the demonic demons and their heads will start rolling just from that. Und alle Köpfe der Dämonen werden rollen einfach nur weil der Engel so gemacht hat. That's the kind of angels at our disposal. Das sind die Engel, die für uns zur Verfügung stehen. See, you can go. See, nowadays in Europe, you don't have to go to Muslim countries. They're already here. Heutzutage muss man ja in Europa nicht in muslimische Länder gehen, weil sie sind ja schon hier. They're here. Sie sind hier. So. You are now have a mission. Mission also, impossible. Ihr habt jetzt eine Mission. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. George and Irina Carl, should you accept this mission? Georg und Irina Carl, nehmt ihr diese Mission an? You will go to this neighborhood. Ihr werdet in diese Nachbarschaft gehen. Now there will be a Muslim. Da gibt es diesen Muslim. Now you're gonna speak. Und du wirst sprechen. And then you're gonna give a word of knowledge. Dann wirst du dieses Wort der Erkenntnis geben. That the son of the head imam is very sick, and that Jesus will heal him. Dass der Sohn des Hauptimams sehr krank ist und dass Jesus ihn heilen wird. And when the son gets healed, und wenn dann der Sohn geheilt wird, they will want Jesus. Werden sie Jesus annehmen wollen. Now this message will self-destruct in 5 seconds. Diese Botschaft wird in 5 Sekunden sich zerstören. 3, 2, 1, I accept. Okay. Okay. So, you all are being recruited to be part of the glory secret agents. Und ihr werdet alle eingezogen werden in die Armee der Herrlichkeitsgeheimagenten. You will have your own mission. Should you accept? Solltet ihr das annehmen, wird jeder von euch seine eigene Mission bekommen. Now you will look like an ordinary person. Du wirst aussehen wie ein ganz normaler Mensch. But they don't know. Aber was sie nicht wissen, that you have a host of end-time angels. Ist, dass du ein Heer von Endzeitengeln hast. At your disposal. Die dir dienen. Where God will say, "Now go to Iran during this time." Wo Gott dann sagen wird, geh in den Iran in dieser Zeit. You're going to bring lots of Bibles. Du wirst den Moslems Bibeln bringen. But do not fear, I will make you become invisible, and you will go through in front of the TSA line, and they will not see you or the Bibles. Aber mach dir keine Sorgen, weil ich werde dich unsichtbar machen, und du wirst in die Grenzgebiete und in die Frontlinien gehen, und sie werden dich nicht sehen, weil ich werde dich unsichtbar machen. We will come to a point where you're so full of glory. It will come to a point where you don't even have to open your mouth. The glory will just ooze out of you, and people that are in your proximity will get healed, delivered, and saved. Wir werden zu dem Punkt kommen, wo die Herrlichkeit sich bei euch manifestieren wird, und ihr müsst nicht einmal den Mund öffnen, sondern es wird aus jeder Pore von euch triefen, und die Menschen in eurer Umgebung, sie werden allein dadurch geheilt, gerettet und wiederhergestellt werden. Your shadow will begin healing the sick. Und euer Schatten wird anfangen, die Kranken zu heilen. I'm telling you, this realm is real. I have so many stories I can tell you, but because of time, I can't. Und ich möchte euch einfach sagen, dieser Bereich ist so real. Ich habe so viele Geschichten, aber es reicht einfach die Zeit nicht. I've had incidents where I just walk past somebody and demons start manifesting because they were in my proximity. Und ich habe es erlebt, dass Menschen neben mir, nur weil ich daneben stand, haben sich bei ihnen Dämonen manifestiert. And you just go like that and they're gone. Und du machst einfach so und dann sind die weg. We were in the Philippines and I was preaching the last meeting up in the mountain area of Philippines. Und wir waren in den Philippinen in einer Bergregion, und da habe ich die letzte Message gepredigt. 6 hours away from the airport. Wir sollten in sechs Stunden lang hat die Fahrt bis zum Flughafen gedauert. As I gave a prophetic word and exposed the darkness that's happening, the wickedness happening in the government and in witchcraft. Und dann habe ich ein prophetisches Wort gegeben, das einfach die Finsternis in der Regierung offenbart hat und auch Hexerei gezeigt hat. A 5.2 earthquake happened. Und da passierte plötzlich ein Erdbeben in der Skala von 5. You can watch it in our social media, Instagram, also in unseren sozialen Facebook, YouTube, Medien könnt ihr das nochmal angucken. As I just exposed the wickedness and gave the prophetic word, the stage, it was very high up, it started shaking like this. Und als ich dieses Wort gegeben habe, wo die Finsternis, die Boshaftigkeit offenbar wurde, dann fing die Bühne an, richtig zu schwanken. Now this is a stadium of thousands of people, right? Und das ist ein Stadion mit Tausenden von Menschen. All eyes on me. Alle Augen auf mich gerichtet. If I panic, the thousands will panic. Wenn ich in Panik gerate, werden Tausende von Menschen in Panik geraten. But see, I'm born for this stuff. Aber wisst ihr, ich bin doch dafür geboren worden. I get excited when there's an earthquake. Wenn ein Erdbeben kommt, dann geht's bei mir richtig ab. It's like, bring it on, you know what I'm saying? Es ist so, lass es kommen. So, the earth was shaking. Also die Erde hat gebebt. And man, see, you know what kind of Christian you are when you are thrown in the middle of an earthquake. Und du weißt genau, was für ein Christ du bist, wenn du mitten in ein Erdbeben hineingeworfen wirst. The real you will manifest. Dein wahres Ich wird sich da zeigen. Right? Stimmt's? Well, what came out of me, I was so happy to see what came out of me was someone that was took authority. Und ich habe mich richtig gefreut, dass die Person, die aus mir herauskam, die Person war, die Autorität ergriffen hat. I started saying, Earth, peace be still. Und ich habe gesagt, Erde, Frieden, sei still. Angels, hold the earth together now in Jesus' name. Engel, haltet die Erde zusammen, und zwar jetzt in Jesu Namen. I was like the Avengers, you know. Ich war so wie die Avengers. No, I just like took authority and start praying in the spirit. Nein, ich habe einfach Autorität genommen und habe angefangen im Geist zu beten. And because I did that, the crowd copied me and started doing the same thing. Und weil ich das getan habe, fing die Menschenmenge an, das genau selber mir nachzumachen, weil ich das vorgemacht habe. I activated the thousands of people to take authority with me over the earthquake. Und ich habe tausende Menschen aktiviert, dass sie mit mir zusammen Autorität nehmen über das Erdbeben. So we were like shakarabashandarara. Und wir sind so shakarabashakababa. You know. And then it was filmed, so that video part went viral all over Philippines. Und es wurde gefilmt und man konnte das in den Philippinen überall sehen. They said Stephanie gave an earth-shaking word. Das heißt, Stephanie hat ein Wort gegeben, das die Erde erzittern ließ. Literally, wortwörtlich. But because of that, then the earthquake stopped. Aber dann hörte das Erdbeben auf. And then it unveiled a lot of the hidden things that the government was doing. Und viele Dinge, die die Regierung im Verborgenen getan hatte, wurden offenbar. So the earthquakes are not always bad. Erdbeben sind nicht immer was Schlechtes. Sometimes the Lord uses them to expose the wickedness, the darkness, you know. Manchmal gebraucht Gott diese Erdbeben, um die Boshaftigkeit und die Finsternis zu offenbaren. And sometimes it's to disrupt your meeting because the enemy doesn't want you to deliver what God wants you to deliver. Und manchmal kommt das Erdbeben, weil der Feind möchte, dass die Versammlung, die du abhältst, unterbrochen wird, weil er nicht möchte, dass das, was du zu sagen hast, auch gesagt wird. But when you become an end-time glory weapon, aber wenn du ein Herrlichkeitswaffe der Endzeit wirst, you can boldly confront and take authority the elements, earthquakes, snow, rain, any of that. Kannst du ganz kühn den Elementen der Natur, ob das jetzt Erdbeben sind, Regen oder Schnee, kannst du ihnen befehlen? God has given us that power. Gott hat uns diese Kraft gegeben. And authority. Und diese Autorität. Jesus said, "You shall do what the works I have done. You shall do also, and greater works." Jesus hat gesagt, die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun, und ihr werdet noch größere Dinge tun. So you will walk in this. Also du wirst in diesen Dingen gehen. I mean, God can make you look invisible when you're entering enemy territory. Wisst ihr, Gott kann euch unsichtbar machen, wenn ihr ins Feindesland geht. When you go to a village and they have no food, all these refugees are starving, you can command food to come forth. Und wenn ihr in dieses Dorf geht, wo es Flüchtlinge hat und es gibt nichts zu essen, dann könnt ihr beten und das Essen kommt hervor. See, when we got out of that building, the stadium, there were a bunch of children outside the stadium that were in hurt. There were all the ambulances were full of hurt people right outside the stadium. Als wir dann das Stadion dann verlassen hatten, sahen wir, wie Kinder und viele, viele Menschen dort waren und verletzt waren, und überall waren Krankenwagen. See, this glory, you can raise the dead. We've seen the dead raised in meetings. Seht ihr, mit dieser Herrlichkeit kann man die Toten zum Leben erwecken, und wir haben das in unseren Versammlungen erlebt. Because God is looking for a people. Denn Gott sucht ein Volk, that he can pour his glory to, dem er seine Herrlichkeit ausgießen kann. Not for self-glorification, but to give him glory. Aber nicht zur Selbstverherrlichung, sondern um ihn die Ehre zu geben. To demonstrate that your God is alive. Einfach um zu zeigen, dass Gott lebt. He reserved the best for last. Er hat das Beste für den Schluss aufgehoben. How many want to be part of that end-time army? Wie viele von euch möchten Teil dieser Endzeitarmee sein? The Lord told me this is the time for us to hone our bodies, our souls and our spirit. Und der Herr hat gesagt, das ist die Zeit, wo wir unseren Geist, unseren Körper und unsere Seele and align them with heaven, zusammenhalten sollen und sie in die Linie des Himmels hineinbringen sollen. Align them with God's word, sie mit dem Wort Gottes zusammenzubringen, so as a whole, damit wir als ein Ganzes we're a, like a weapon, you know? Wie eine Waffe sein werden. Like you train hard to be a weapon. Du trainierst hart, um eine Waffe zu sein. No time for distractions. Keine Zeit für Ablenkungen. I said to the pastors earlier, we glimpse at what the enemy does, but we gaze at Jesus. Und ich habe zu den Pastoren vorher gesagt, wir schauen kurz auf das, was der Feind sagt, aber wir richten unseren dauerhaften Blick auf Jesus. Amen. And for this, all these things to happen, we must be just live a life of total surrender to Jesus. Damit aber all das geschehen kann, müssen wir ein Leben der vollen Hingabe zu Jesus leben. Holy Spirit told me, the wind and the waves won't obey you if you don't live in obedience in your daily life. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, der Wind und die Wellen werden dir nicht gehorchen, wenn du nicht in deinem Alltag ein Leben lebst, das dem Gehorsam geweiht ist. When we obey God even in the little things, wenn wir Gott auch in den kleinsten Dingen, den kleinen Dingen gehorsam sind, then he will entrust us to do the big things. Dann wird er uns die größeren Dinge anvertrauen. He's not looking for an elite supergroup. Er sucht nicht nach dieser elitären Supergruppe. He's just looking for a people who are faithful to him. Er schaut aus nach einem Volk, das ihm treu ist. And who will trust him to do these impossible things. Und die ihm zutrauen, dass er all diese unmöglichen Dinge möglich macht. All I know, our greater days are ahead. Alles, was ich weiß, ist, dass die glorreichen Tage vor uns liegen. And when you see or hear all these horrible things that the enemy is doing, do not fear. Und wenn ihr seht und hört von all diesen schrecklichen Dingen, die der Feind tut, dann habe keine Angst. Instead, just let your light shine. Stattdessen lass doch einfach dein Licht leuchten. This is I choose every day to live my life. Lord, less of me, more of you. Und jeden Tag entscheide ich mich, mein Leben so zu leben, dass ich sage, Gott, weniger von mir und mehr von dir. Hebrews 12 says, lay aside every weight and sin that entangles you so you can run the race. Und Hebräer 12 sagt, lege zur Seite jedes Gewicht und jedes alles, was dich umstrickt, damit du den Lauf laufen kannst. We're living in the last hour before the coming of our Lord. Und wir leben in der letzten Stunde, bevor der Herr zurückkehrt. And we're in the last lap of the race. Und es ist die letzte Runde im Rennen. The saints of the past have ran the race and led us to this point. Und die Heiligen der Vergangenheit haben den Lauf vollendet und uns bis zu diesem Punkt hierher gebracht. It's for us now to take it to the finish line. Und jetzt liegt es als uns, dass wir es in die Zielgerade und die Ziellinie hineinbringen. We have to be intentional in making our lives count for the kingdom of God. Und wir müssen ganz bewusst bemüht sein, dass unser Leben für das Reich Gottes Gewicht hat. And he's just looking for a people that are willing to live in complete surrender to him. Es sucht nach einem Volk, nach Menschen, die bereit sind, ihr Leben in völliger Hingabe zu ihm, für ihn zu leben. Maybe some of you are saying, but Stephanie, you don't understand. I'm such a broken person right now. Und vielleicht ist hier jemand, der sagt, Stephanie, du verstehst das nicht. Ich bin so eine zerbrochene Person. That's the best place to be. Und er sagte, das ist genau der Ort, an dem du jetzt sein sollst. When you're broken, wenn du zerbrochen bist, you allow our God to heal you, make you whole. Dann lass den Herrn zu, dass er dich heilt und dich ganz macht. He's not looking for strength. Er sucht nicht nach Kraft. He's not looking for like being super smart and super this and that. Er sucht nicht nach den super schlauen und diesen super dies und das. He wants a people who are just dead to everything so he can be alive in them. Er sucht einfach nach Menschen, die für alles gestorben sind, damit er in ihnen leben kann. We are like the walking dead. Wir sind wie die wandelnden Toten. He's looking for a company of zombies. No. Er sucht nach einer Kompanie von Zombies? Fragezeichen. Nein. Okay. Whatever sound they make. The last of us. Wir sind die Letzten. He's looking for dead people, not dead, but like dead to self, dead to their agendas, dead to their ambition. Er sucht nach toten Menschen, nicht die Toten, sondern die, die tot sind ihrem Selbst gegenüber, tot sind ihren eigenen Plänen gegenüber, tot sind sich selbst gegenüber. So he can possess you and consume you and become alive in you. Damit er Besitz ergreifen kann von dir, damit er dich verzehren kann, damit er in dir Leben hervorbringen und selber leben kann. Then you can say, it's no longer I who lives, but Christ who lives in me. Damit du sagen kannst, nicht mehr ich lebe, sondern es ist Christus, der in mir lebt. And the life I live now in the flesh, I live for the glory of the Son of God. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Amen. Amen. Now, how many want this impartation? Wer möchte diese Zuteilung jetzt haben? Now, we're gonna give to this revelation. Und wir werden da Offenbarung hinzufügen. Now, Dave and I received a lot of our anointings through impartation, but it was through our sowing, our giving. Also Dave und ich haben sehr viel bekommen durch Impartation, durch Zuteilung, aber auch indem wir selber gesät haben. I mean, after we do the offering, I'm going to pray a prayer of impartation for everybody here. Und nachdem wir das Opfer eingenommen haben, werden wir alle ein Gebet für Zuteilung beten. But we learn to sow in the glory to get. These are the four things that you will get when you sow a sacrificial offering in this atmosphere and this revelation. Und folgende vier Dinge werdet ihr bekommen, wenn ihr in diese Atmosphäre der Herrlichkeit hineinsät. Number one, this kind of sowing is an act of worship. Diese Art, erstens, diese Art ist eine Art von Anbetungsopfer. Number two, it will activate the revelation that I just released. Zweitens, es wird die Offenbarung, die ich gerade ausgesprochen habe, freisetzen. And three, it's an exchange. How many know in heaven there's always an exchange? Und es drittens, es ist ein Austausch. Wie viele von euch wissen, dass es einen himmlischen Austausch gibt? Jesus died so we may live. Jesus ist gestorben, damit wir leben können. He was stricken so that by his stripes we get to be healed. Er wurde geschlagen und ausgepeitscht, damit wir durch seine Striemen Heilung bekommen. So it's like we give to him our earthly treasure and in return he gives us the heavenly treasure. Das heißt, wir geben ihm unseren irdischen Schatz und dann gibt er uns als Austausch den himmlischen Schatz. And number four, lastly, he acts this, your giving will activate supernatural finances, provision and favor to you. Und das vierte ist, dass euer Geben eine übernatürliche Zuteilung von Finanzen für euch freisetzen wird. In the glory, Dave and I, we've seen so many financial miracles. Und in der Herrlichkeit haben Dave und ich so viele finanzielle Wunder gesehen. To where we were preaching in the bad, bad neighborhood in Phoenix, Arizona. Bis hin zu dem, als wir in diesen ganz, ganz schlimmen Vierteln von Arizona gepredigt there's haben. There's crime all the time. Überall findet dort Verbrechen statt. And then we preach on the glory and we let the people, we gave them opportunity to sow in the glory. Und wir haben über die Herrlichkeit gepredigt und haben den Menschen die Gelegenheit gegeben, in die Herrlichkeit hineinzusäen. So this old lady, she just gave everything she had in the offering. Und diese alte Frau gab alles, was sie hatte, in den Opferkorb. She was desperate. Sie war verzweifelt. She said, I don't have anything else, so I will give my all. Like she was like that widow with the two mites, you know. Sie hat gesagt, ich habe nicht mehr. Sie gibt dir alles. Sie war wie diese alte Witwe, die diese kleinen zwei Schärflein gegeben hat. She needed a miracle. Sie brauchte ein Wunder. So she sowed. Also hat sie gesät. She came home. Sie kam nach Hause. At the front porch, before you even, she got to the door, her front door. Und bevor sie überhaupt in die Haustür reinkam, also im Eingangsbereich, she found in front of her porch rows of cash left right there all over her porch. Fand sie vorne auf dem Gehweg zur Haustür lauter Geldrollen. Now the real miracle was that it stayed there and not got stolen because she was in a bad neighborhood. Und das richtige Wunder war, dass sie, obwohl sie in einer schlechten Nachbarschaft wohnte, dieses Geld nicht gestohlen worden war. Maybe there were angels guarding it until she got home, you know? Vielleicht gab es da die Engel, die darauf aufgepasst haben, bis sie nach Hause kam. And she was like, oh my God is real, God is real. Und sie hat nur gedacht, oh Gott, du bist real, Gott ist echt. See, we can never outgive God. Seht ihr, wir können Gott nie zu viel geben. I love this verse God gave me today for the offering. Und ich liebe diesen Vers, den wir heute schon hatten für das Opfer. It's in Luke 6:38. In Lukas 6, Vers 38. Give and it will be given to you. Gib und es wird dir gegeben werden. They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together and running over. Und sie werden in euren Schoß ein gutes Maß geben, zusammengedrückt, zusammengeschüttelt und überfließend. For by your standard of measure it will be measured to you in return. Denn bei dem Maße, wie du misst, wird es auch dir zurückgemessen werden. God is asking right now how much of the glory you want in return. Und der Herr fragt dich, wie viel von der Herrlichkeit möchtest du wieder haben? How much of this glory you want to be entrusted to you? Wie viel von der Herrlichkeit möchtest du, dass dir anvertraut wird? See, if it was cheap, everybody in the church would have it already, right? Denn wenn sowas billig wäre, dann hätte das jeder in der Gemeinde schon, oder? But the glory will cost you everything. Aber die Herrlichkeit kostet dich alles. I mean everything. Und ich meine damit wirklich alles. Dave and I, we had to. It's not a one-time sacrificing of everything. It was like it's like ongoing. Und es ist so, dass nicht so, dass man nur einmal was gibt, sondern es ist immer und immer wieder. If you want to go from glory to glory, each level requires a sacrifice. Und wenn du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen möchtest, dann brauchst du für jedes neue Level auch ein Opfer. The first time we knew about the glory, we gave our car away. Und das erste Mal, als wir das erkannten über die Herrlichkeit, haben wir unser Auto verschenkt. We were missionaries to France from America and we had no car. Wir waren Missionare aus den USA für Frankreich und wir hatten kein Auto. And we were in France for 3 years. It took us 3 years to pray for a car before we finally got a car. Und wir haben 3 Jahre gebraucht in Frankreich zu beten, bevor wir überhaupt ein Auto bekamen. And we lived in a neighborhood in Normandy where it's not near any public transportation. Und wir lebten in einer Nachbarschaft in der Normandie, wo es überhaupt keinen öffentlichen Nahverkehr gab. And we were traveling ministers, you know, so we didn't have a church, but we traveled to minister itinerant. Und wir hatten einen Reisedienst, das heißt, wir hatten keine Gemeinde, wir mussten einfach von einem Ort zum anderen reisen. So, God says, give me your car or I won't show my glory. Like the Mafia, you know, give me the money, then we talk business. Und er sagt das so wie bei der Mafia, sagt er, Gott, gib mir dein Auto, dann gebe ich dir, sonst kriegst du keine Herrlichkeit. God said, next place you're preaching, give them your car, or I won't show my glory. Und dann an dem nächsten Ort, wo wir predigen, sagt der Herr, gib ihnen dein Auto, sonst werde ich deine Herrlichkeit nicht zeigen. And David thought, oh, he's just testing me. He's just testing me. Und David dachte, oh, prüft mich nur. Like Isaac, you know, Abraham with Isaac. He didn't really want to kill Isaac. It's just a test. So wie Abraham und Isaac, er wollte ja den Isaac nicht wirklich töten. Das war vielleicht eine Prüfung. Now, I mean, the car that we had was a Citroën, a French car. It was called Calanque. Und das Auto, was wir hatten, war ein französisches Auto, ein Citroën, und dieses Auto hieß Calanque. Now, in America, Calanque means it's a lemon, okay? Und Amerika, Calanque bedeutet eine Zitrone. I mean, your car is actually prophesying what type of car it was. Das heißt, dein Auto prophezeit eigentlich, was für eine Art Auto dein Auto war. And the Lord says, give that car to the pastor where you're going to preach. Und der Herr sagte, gib dein Auto dem Pastor, wo ihr heute predigen werdet. So David did the highest level of warfare. He was binding God. I bind that in Jesus' name. David hat also die höchste Ebene von geistlicher Kampfführung versucht und gesagt, ich binde das in Jesu Namen. And then God said, "It's not the devil telling you to do it; it's me." Und Gott sagte, hey, es ist nicht der Teufel, der dir das gerade gesagt hat. Ich bin das. He said, "Oh, I'm sorry, Lord. I'm sorry." Ich sagte, oh Herr, es tut mir leid, es tut mir leid. Okay, give the car and I'll show you my glory. Und er sagt, gib das Auto und ich zeig dir meine Herrlichkeit. So we go to the church. Also gehen wir in die Gemeinde, where he's going to preach. Wo er predigen wird. Here's the car. He brings the car keys and the title deed of the car. Er bringt die Autoschlüssel und den Fahrzeugschein. He was hoping the glory will hit so strong that God forgets about the car. Und er hatte gehofft, dass die Herrlichkeit so stark zuschlägt, dass Gott über das mit dem Auto vergisst. And it's like, wait, my wife is supposed to be in agreement with this, otherwise I can't give it. Yeah. Dann überlegt er sich, oh, meine Frau muss ja damit einverstanden sein, weil sonst kann ich das ja auch nicht geben. Now, lucky for him, he has a wife that hears from God. Gott sei Dank für ihn hat er eine Ehefrau, die von Gott hört. So, it's like, so honey, I have something to tell you. Und er sagte, Schatz, ich muss dir was sagen. Then I just came out of my prayer closet and I said, honey, I have something to tell you. God told us we're supposed to give our car. Und ich kam gerade aus meiner Gebetszeit und habe gesagt, Schatz, ich muss dir was sagen. Gott hat gesagt, wir sollen unser Auto verschenken. Yay! Ja, I was hoping you didn't hear that too. Ich hatte gehofft, dass du das vielleicht nicht hörst. But see, if you were to see and able to fast forward like his teaching yesterday, you fast forward into the future and you see that God was going to bless you with a better car, you would not hesitate for a second and give you that car away. Und wenn du aber dann sehen würdest, so wie es gestern gelehrt wurde, dass du sehen kannst, was kommt, und du dann sehen wirst, oh, da kommt ein noch besseres Auto, dann zögerst du doch überhaupt nicht, dein altes abzugeben, oder? Until we release the Citroën, we were not going to receive the Mercedes. Denn bis wir diesen Citroën nicht losgelassen haben, hätten wir diesen Mercedes nie bekommen. Because we didn't know that God was intending to bless us with a Mercedes in return. Denn wir wussten nicht, dass Gott es vorhatte, uns mit einem Mercedes zu segnen, wenn wir den anderen Wagen losgelassen hatten. It was a test to see if we trusted him without knowing what will happen next and how we would get around. Und es war tatsächlich eine Prüfung, wo er einfach sehen wollte, dass wir im Vertrauen etwas tun, obwohl wir nicht wissen, wie wir danach klarkommen. And at that time we only had two kids. Und damals hatten wir nur zwei Kinder. And two little babies. Zwei Kleinkinder. You need a car. Da braucht man ein right? Auto. So that's how much of a sacrifice it was to give it away. Also, da sieht man, was das für ein Opfer war, dieses Auto herzugeben. So finally, we show up, title deed. The pastors were believing for a second car so they could plant churches. Und endlich, wir sind in die Gemeinde gegangen, Fahrzeugschein, Autoschlüssel, und die Pastoren haben im Glauben dafür gebetet, dass sie ein zweites Auto bekommen, damit sie neue Gemeinden gründen können. So finally, you know, everything was terrible. The announcements was terrible. Everything was terrible. Also letztendlich, alles war schrecklich. Die Ansagen waren schrecklich. Alles war schrecklich. God kept saying, give the car now, give the car, or it's gonna get worse from here. Und dann hat Gott immer wieder gesagt, jetzt gib den Wagen her, sonst wird's noch schlimmer. So, he said, okay, Pastor, come up here. I have something for you. Und dann haben wir gesagt, okay, Pastor, komm bitte hierher, wir haben was für dich. That God told me I'm to give you my car. Here's the car keys, here's the title deed. Und dann hat er gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll dir mein Auto geben. Hier ist der Autoschlüssel, hier ist der Fahrzeugschein. God wants to bless you with a second car. Gott möchte dich segnen mit einem zweiten Auto. Now the pastor was like, whispered to David, is this like symbolic or real? Und dann hat der Pastor zu Dave geflüstert, ist das symbolisch oder ist das echt? Well, I don't want a symbolic return from this. I want a real return, you know. Ich möchte jetzt keine symbolische Ernte davon haben, sondern was Echtes. It's real, trust me, it hurts, that's why it's real, I know it's real, because it hurts. Es ist wirklich echt, es ist echt, es tut wirklich weh, deswegen weiß ich, es ist echt. And the wife was, she was translating, and she was like, oh, thank you, Jesus, now we have a second car. Und die Frau war am Übersetzen, und sie sagte, danke, Jesus, jetzt haben wir ein zweites Auto. We've been praying for a second car. Wir haben für ein zweites Auto gebetet. And David's like, I'm so happy for you. Und David sagt, es tut es, ich freue mich so für euch. Now you have two, and I have zero. Jetzt habt ihr zwei Autos und wir haben keins. God loves you so much. Gott liebt euch so sehr. But then the glory exploded from that. Ab dem Moment ist die Herrlichkeit einfach explodiert. At that time, that was our earthly treasure. That was the most expensive thing we owned. Damals war das unser irdischer Schatz. Das war das teuerste, was wir uns gehörte. And we sowed it in the glory. Und wir haben es in die Herrlichkeit hineingesät. Then God says, "Now you're ready for the real glory." Und dann sagt Gott, jetzt seid ihr bereit für die echte Herrlichkeit. Your next assignment, your next mission. Ta-na-ta-na. Euer nächster Auftrag, eure nächste Mission. Where are you going? Wo gehst du hin? Germany. Nach Deutschland. And then it says, the wealth of the nation shall come to you. Und dann sagt er, der Wohlstand der Nationen wird euch zufließen. Mercedes. Made in Germany. In Deutschland gemacht. All of a sudden, all the Mercedes is stuck out, you know? Plötzlich haben wir überall Mercedes gesehen. We were invited to go to Piero Frey's church in Heidelberg. Und dann wurden wir in Piero Freys Gemeinde eingeladen nach Heidelberg. And then across his church was a Mercedes auto dealer shop. Und auf der anderen Seite von dem Gebäude von der Gemeinde in Heidelberg war ein Autohändler von Mercedes. I mean, not bad. You sell a French Clunk and you reap a Mercedes. Hallelujah. Wie gut ist das denn? Du säst eine französische Zitrone und du erntest einen deutschen Mercedes. But we didn't know that was what God had in mind. We gave it without knowing. See, out of just raw obedience. Also wir wussten ja nicht, dass Gott das vorhatte. Wir hatten das überhaupt nicht im Kopf drin. Wir haben einfach im Gehorsam gehandelt. So it was not even from the shop across the street. The last meeting, we did like 5 meetings. The last night, someone from Mannheim who owned his own car dealership sold the best car in his lot, which was a Mercedes to us. Und an dem Abend, wir hatten schon 5-mal gepredigt, es war nach der 5. Predigt, kam jemand her, das war nicht mal jetzt der Autohändler von der Straße gegenüber, sondern ein Autohändler aus Mannheim. Und der hat das beste Auto, das er hatte, in die Herrlichkeit hineingesät und uns geschenkt. He didn't know we needed a car. Er wusste nicht, dass wir ein Auto brauchten. But his business was going down and he needed to give a sacrifice to get a breakthrough for his business. Aber in seinem Geschäft stand es nicht gut und er brauchte irgendwas, einen Durchbruch, und er gab dieses Opfer hinein. So he gave the best car in his lot and it happened to be a Mercedes. Und er gab dann das beste Auto, das er hatte, und es war zufälligerweise ein Mercedes. So we drove back to Germany with a Mercedes. Also sind wir zurück von Deutschland gefahren mit einem Mercedes. We can never outgive God. Wir können Gott nie zu viel geben. God wants to give you this greater glory, but he's asking, how much are you willing to sow into it? Gott möchte uns diese größere Herrlichkeit schenken und er fragt uns, wie viel möchtest du da hineinsäen? What is your best gift to God tonight? Today. Was ist heute deine beste Gabe? You can give in your whatchamacallit? Obligation card. Du kannst also deine, what's that in German? Deine Verpflichtungserklärung kannst du geben. As the Holy Spirit, Lord, what can I give that is of value to me to sow into the glory? Und frag den Heiligen Geist, Herr, was kann es sein? Was ist das wert, was ich in die Herrlichkeit hineinsehen kann? So that you can entrust me with the greater glory. Damit du mich mit dieser größeren Herrlichkeit anvertrauen kannst. And just he will give you a number or something. Er wird dir jetzt eine Zahl nennen oder irgendwie sowas. And I'm telling you, this is how it is. We The Lord said, I will entrust you, if you can entrust me with your earthly riches, then I will trust you with the heavenly riches. Und der Herr sagt, wenn du mir deine irdischen Reichtümer anvertraust, dann vertraue ich dir meine himmlischen Reichtümer an. We came back 3 months later, back to Germany, back to that same church, back to that same Mannheim guy that sold us the car. Und 3 Monate später sind wir zurückgekehrt nach Deutschland, zurück in dieselben Gemeinden, zurück zu diesem selben Mannheimer Autohändler, der uns dieses Auto gegeben hatte. He showed up again at the last night. Und wieder am letzten Abend tauchte er auf. And then he said, "Come back to my car shop, my car lot." Und dann sagt er, komm bitte wieder zurück zu meinem Autogeschäft. They were scared. He thought he wanted his car back. Und wir dachten, oh nein, will er sein Auto zurück? But he said, last time when you let me, you received my offering of my best car from my lot, God blessed my business so much that I want to bless you with a second car. Und dann sagt a second Mercedes. Das letzte Mal, als ihr da wart, da habe ich euch diesen Wagen geschenkt und Gott hat mich so sehr gesegnet, dass ich euch jetzt nochmal einen Mercedes schenken möchte, ein zweiter Mercedes. We serve El Shaddai, the God of more than enough. Wir dienen El Shaddai, der Gott, der mehr als genug hat. This glory that you're sowing into, you will activate that realm of supernatural provision, finances and favor for what's coming. Und diese Herrlichkeit, in die ihr hineinseht, wird einfach alles freisetzen an Versorgung und an finanzieller Versorgung, die ihr braucht. You will see the wonders of God even in your bank account. Ihr werdet sogar in eurem Bankkonto die Herrlichkeit und die Wunder Gottes sehen. We don't want the glory just in our bodies. We want it in our bank accounts as well. Amen. Wir wollen ja die Herrlichkeit Gottes nicht nur in unseren Körpern, sondern auch in unserem Bankkonto sehen. Okay, guys, did it already? I know. Is it done? Okay, the worship team are released. You are now released for tonight. Yeah, so you can just put in the thing. And then I will pray a quick prayer for you guys. Und dann werde ich jetzt noch für euch beten. Thank you, Lord. Thank you, Herr. Shakarararaba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And we can stand up as soon as you've given your offering. Und wenn du dein Opfer eingelegt hast, darfst du dann noch gerne aufstehen. Wir wollen zusammen aufstehen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. You know, when you give to the Lord like this, it shifts things even in the atmosphere. Und wisst ihr, wenn ihr dem Herrn auf diese Art und Weise Dinge gebt, dann verschieben sich die Dinge auch in der Atmosphäre. The glory realm gets activated. Dadurch wird dieser Bereich der Herrlichkeit aktiviert. Because giving is an act of worship. Denn das Geben ist eine Anbetungshandlung. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Let's just raise our hands right now. Lass uns die Hände jetzt heben. Heavenly Father, I just thank you for my brothers and sisters here. Himmlischer Vater, ich danke dir für meine Geschwister hier. I pray, Father, as they've sown in your glory. Und ich bete so, wie sie in deine Herrlichkeit gesät haben. As they've come here to receive from you. Und sie kommen, um von dir zu empfangen. I pray, Father, that you come and fill each one of them with a new glory they've never had before. Und ich bete, Herr, dass du kommst und jeden einzelnen von ihnen mit einer neuen Herrlichkeit füllst, die sie noch nie hatten. I pray for realms of glory they've never discovered to be opened up to them. Und ich bete, dass diese Bereiche der Herrlichkeit, die sie noch nie gekannt haben, für sie jetzt geöffnet sind. I pray that you empower them with glory and power and authority. Und ich bete, dass du sie bevollmächtigst mit dieser Kraft und der Herrlichkeit. That the supernatural boldness will come upon them to declare your word. Dass eine übernatürliche Kühnheit auf sie kommt, während sie dein Wort verkündigen. a supernatural faith and courage, oh God, like never before, to face the giants that they will battle in these last days. Eine übernatürliche Kühnheit und Glauben, um den Riesen gegenüberzustehen, die in diesen letzten Tagen aufstehen werden. And I pray for the activation of the supernatural realms, oh God. Und ich bete für die Aktivierung der übernatürlichen Bereiche, Herr. Multiplication of provision, finances. Multiplikation der Versorgung, Finanzen. Doors to open up that's been closed. Türen, die sich öffnen werden, die geschlossen waren. You make a way where there is no way. Du bahnst den Weg, wo es keinen gibt. I pray, Father, that you begin to release the treasures of heaven to them, Lord. Und ich bete, Vater, dass du die Schätze des Himmels für sie jetzt losgibst. The end-time angel armies to be released to them, Lord. Dass die Endzeit-Engel-Armee für sie jetzt losgesandt wird. In Jesus' mighty name. Im Namen Jesus. Thank you, Lord. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen, amen. Thank you, Lord Jesus.